danke für jedes gute Wort. Danke, dass deine Hand mich leitet, will an jedem Ohr. Danke, dass ich dein Wort verstehe. Danke, dass deine Geist zu mir. Danke, dass ich den Berg und gehe, und ich denke nie. Danke, ist der einzige Fachpodcast für Heimatrecht, Bahn und Moral. Hier ist der Anycast mit der Jubiläumsausgabe Folge Nummer 59. Er steigt heute für uns in den Wurstring und bettelt um den Titel des Anycast Heavyweight Champions. Hier ist der polnische Kreiselschwader Dennis Mohrhardt. Hallo. Und hier kommt aus dem Herzen Südniedersachsens der fleischgewordene Mittelstrahl der deutschen Podcasting-Szene. Hier ist Cornelius Kater. Großartige Göttinger Grüße. Und ich bin ein Ritter des Rechts, dem Bösen geht es schlecht. Ich bin Renke Brun. Ja, ganz knapp. Punktlandung. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Wir sind wundervoll. Ihre sympathischen Erfolgsmenschen aus Berlin und Göttingen. Ja, hallo. Spürt ihr auch diesen Erfolg in uns? Wir sind, hervorragend. Welchen Erfolg? Ja, ich fühle mich so... Erpulst ja. Durch jede Faser. Ja, wir sind alles Leistungsträger. Da muss man auch, man muss sich auch mal, Das muss man auch einfach mal sagen. Man muss auch mal auf seine Leistung stolz sein können und dann das auch rausposaunen in die Welt und die ganzen Meckerer und Neider, die haben das einfach zu akzeptieren. Das ist, das muss auch an einem abprallen. Kommt da noch eine Pointe oder bist du fertig? Nee, mir ist immer nur Feedline, Punchlines gibt's nicht. Aha, ja. So. Du hast gar nicht die Folgennummer gesagt. Doch. Hast du? Ja. Ich hab nicht zugehört. 59. Mhm. Fast ganz am Anfang. Okay. Ja. Wie fangen wir denn an? Ich habe mich nur null vorbereitet. Ich habe mich nur mit der Technik gerade beschäftigt. Ja. Ne? So. Deshalb, ich weiß nicht. Womit fangen wir denn an? Ach so. Haben wir was zu erzählen? Ja, wir haben so ein paar Betriebsausflüge gemacht. Na, einen nur. Oder? Wo habe ich was vergessen? Hey, da stehen so aber irgendwie mindestens. Ach so, so meinst du das? Ja, ja, ja, mach, mach, einfach, mach. Hört also, nicht auf mich. Ich stell mich auf stumm und ins Ruhe. Wir waren wieder beim Wrestling. Beim Wrestling. Beim GFW Mystery Mayhem. Und wir wollten mal kurz Danke sagen. Also Cornelis war nicht da. Cornelis war, was war da? Du warst irgendwie in? Ich war in Polen, oder? Polen. Wann war es genau? An welchem Tag wart ihr da? Samstagabend. Ja. Letzte Woche, oder? Kann sein. Ich weiß nicht mehr. Das ist schon, das geht alles mir vor. Ich glaube, 11. oder so. Kann man auf Buzzfeed nachlesen. Ja, ja, ich war beide Samstage in Polen. Insofern ist das einfach. Genau, es gibt einen Buzzfeed-Artikel dazu. 127 Dinge, die ich dachte, als ich das erste Mal im Wrestling war oder so. Also nicht nur zu allgemein zu Wrestling, sondern zu diesem Abend. Genau, zu diesem Abend. Weil Ian Buzzfeed war dabei, der alles mitschrieb. Unsere Gags, alle unseren schlimmen Gags hat er mitgeschrieben. Welche schlimmen Gags? Wir waren alle gut eigentlich. Naja. Ja, wir waren da schon mal bei der GWF, aber hier, da war das noch am Ostbahnhof in so einem Zirkuszelt im Shake. Und jetzt sind die in Huxleys Neue Welt. Genau, in Neukölln. Genau. Das ist total schäbig, die Ecke dort, weil irgendwie ein Baumarkt ist dahinter. Und diese Huxleys Neue Welt besteht halt so gefühlt aus 30 Casinos. Also Casinos. Ja, aber man beachte die Gänsefüße. Ist halt auch große Veranstaltungshalle für Konzerte drin und so. Ich weiß nicht, wie viele Leute reinpassen. Auf jeden Fall finde ich. Auf jeden Fall größer geworden. Deshalb rühren die auch ganz stark die Werbetrommel, die Jungs, weil die zusehen müssen, dass die Miete wieder reinfließt, offensichtlich. Ja. Das Bier ist auch schlagartig um 300 Millionen % teurer geworden. Also für eine Flasche 0,3 Flasche Bier hat man im Shake 1,50 bezahlt und jetzt zahlt man irgendwie für so 0,4 3,50 3 oder 3,50 oder so. Also man merkt schon, da wird jetzt ein bisschen die Daumenschraube angezogen, was die Preise angeht. Ja. Aber es war hervorragend und ich fand auch. Ich hatte ein bisschen Angst davor, dass dieses Zirkuszelt-Feeling, wenn das verloren geht, dass das nicht mehr so schön ist. Aber ganz im Gegenteil, das hat mir sehr gut gefallen. Und das, obwohl da noch sehr viel Platz in der Halle war. Na, da war viel Platz in der Halle, trotzdem hat man uns auf diese scheiß Klappstühle gezwängt. Also ich saß halt neben Renke, der ja auch nicht irgendwie der Schlankste der Welt ist. Na, ich bitte dich. Und ich bin halt arme Unterstellung. Also halt aber auch halt irgendwie Wohlstandsrollen und nehmen mir noch Dings da hier. Hab ich den Namen vergessen. Auf jeden Fall. Ja, wir haben noch so Leute mitgeschleppt. Genau. Und dann sitzt es da ein bisschen eingequetscht. Also ich hatte danach so Thrombose, ehrlich gesagt. Das ist halt ein bisschen schlimm gewesen. Kannst du dir nächstes Mal so eine Spritze holen vom Arzt? Also aus meiner Sicht könnte man diese Klappstühle mal ein bisschen, also wenn man sie nicht auf seinen Gegner wirft, halt ein bisschen mal auseinanderstellen. Ja, gut, sag nicht mir. Ich wollte nur sagen, das macht sehr viel Spaß und wir haben auch zwei völlig unbeleckte, nee, drei eigentlich völlig unbeleckte Menschen dabei gehabt, die zu zwei Dritteln sehr viel Spaß hatten. Wir wollen da jetzt gar nicht zu sehr in die Details gehen und Namen nennen und da irgendwie lästern. Aber trotzdem. Ja, aber trotzdem, also, es war wie folgt. War ganz schön und einer sagte auch, er würde sofort nächsten Monat, also jetzt im Juli, zur Show mit seinem Sohn wiederkommen. Ja, weil Kinder waren da auch vor Ort. Ja. Und da hat der Bernd. Quatsch, Bernd, Alter. Ingo Klaus. Ach, Ingo Klaus, so war das der Gag. Meine ja. Nichts Gag. Ja. Er hat ja vorgewarnt bei dem letzten Match. Der Main Event, sagt man. Beim Main Event. Ja. Es ist blutig wird, weil es tatsächlich ein, wie hieß das? Sie nannten es Counts Only by Bleeding Match. Also genau. Der Gegner musste bluten, damit man ihn pinnen. Also mit der Pin, also das, die Schultern bis drei auf der Matte halten, damit das zählt. Ja. Da hat er gewarnt, das wäre jetzt nicht für Kinder geeignet. Bei dieser Ansage sind die Kinder total ausgerastet vor Freude. Genau, also gesagt, da müssen jetzt mal die Eltern entscheiden, ob die Kinder, natürlich sind alle Kinder da geblieben und hatten mächtig Spaß. Nee, war schön. Mehr wollte ich auch gar nicht sagen. Also, wir wollten noch Danke sagen, weil wir haben nämlich da unsere Flatterkohle versoffen. Ja, nicht ganz. Also wir haben sie noch verfressen später. Und verfressen, genau. Und ich habe ein T-Shirt gekauft. Ja. So, vielen Dank dafür. Danke. Gerne wieder. Danke, ja. So. Ja, im Juli kann ich leider nicht. Da bin ich nicht da. Weil das ist immer wäre das nächste denn? Immer der erste Samstag im Monat normalerweise. Ja. Das war jetzt nur im Juni nicht, aus Gründen, die ich nicht kenne. Wahrscheinlich wegen der Location. Genau, nehme ich auch an. Und ansonsten. Es gibt Post. Ja. Ah, Ja, wollen wir das? Ach so, gepostet. Wollen wir das? Willst du das mal das Thema nicht abschließen? Eine Sache will ich noch erwähnen. Dieses Blut. Hätte nicht. Ach, wir haben eine Mute-Taste. Entschuldigung. Herr Brun! Was denn? Da fummel ich extra Mute-Tasten dazu, dann rülpst da in die freie Landschaft, als wäre nix. Wir hätten ja auch mal kurz sagen können, dass. Also, wir hätten ja auch behaupten können, das wäre jetzt ein Einspieler gewesen. Das glaubt uns keiner. Ja, jetzt nicht mehr. So. Auf jeden Fall, eine Sache, das mit dem Blut hätte nicht sein müssen. Ich fand es ein bisschen so. Ja. Ja, wir wollen jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Also. Ja, also. Wobei, aus unserer Perspektive konntest du halt sehen, wie halt das Präparieren. Ja, genau. Also, es wird halt. Da wird halt auch nicht, normalerweise nicht getrickst, sondern da fließt halt echtes Blut, was man damit macht, dass man sich oder halt hier dem Gegner mit etwas Scharfem, meistens einer Rasierklinge, in die Stirn schneidet. Das hat den Vorteil, dass da. Blutet wie Sau? Blutet wie Sau, du bist ziemlich schnell an so ein paar Gefäßen dran und es ist halt, da kannst du halt nichts kaputt machen, weil da ist halt nicht viel. Halt schön Schädelplatte. Genau. So. Ja. Aber das hinterlässt nicht irgendwelche. Doch, Narben, klar, Narben, wenn du das ständig machst. Das sind aber eigentlich schon ein bisschen fies, ehrlich gesagt. Da googeln wir jetzt doch alle mal bitte einen Namen und zwar Sabu, also S-A-B-U, ja. S-A-B-U. Ein Wrestler. Ein Wrestler. Und dann sucht man sich mal ein Bild, auf dem man, der hat immer so ein komisches, normalerweise, entweder hängen seine Haare im Gesicht oder er hat so ein Turban-Ding auf. Wenn man aber seine Stirn sieht, die sieht man manchmal, muss man ein bisschen, genau, da gibt es ein Bild zum Beispiel, da sieht man, wie so eine Stirn aussieht, wenn man das über Jahrzehnte des Öfteren mal praktiziert. Ich poste das mal in den Chat für die ganzen multimedialen. Wenn es das gleiche ist. Verdammt. Ja, wir haben das gleiche erwischt. Ja. Ach du Scheiße. Das sieht ja aus wie so ein Waffeleisen. Ja. Das hat schon Textur, finde ich irgendwie. Ja. Ich meine, das ist eigentlich das ist nicht so hässlich, wie ich dachte. Ein bisschen klingonisch eher. Ja, ein bisschen. Der ganze Blick, ja. Die ganze Visage. Naja, so. Die Haare auch. Dennis hat ein Teppichmesser. Macht Geräusche. Oh, Atmo. Atmo. Wahnsinn. Ja. Eigentlich wissen wir ja schon, was drin ist. Ist ja, Cornelis, ich dachte jetzt kurz, Cornelis, du würdest Renke die Stirn aufschneiden mit dem Teppichmesser. Eigentlich das nicht, das ist das Problem. Aber Cornelis, ja. Wir haben Geschenke bekommen, du leider nicht. Ach. Ja, aber wir revolieren uns bei dir demnächst nochmal. Diesmal vor, Renke. Ja, und zwar Sieger des Kreativwettbewerbs 2012, Foto zum Text, Familie Arndt aus. Lies den geschriebenen Text vor, du. Ach so, ja. Bettina aus Münster schreibt, meine Schwester hat immer in Münster gewohnt, ne? Ich war in Münster, war ich mal im Titos Outlet. Jetzt habe ich es doch gesagt, obwohl ich es gerade verworfen habe. Im Titos Outlet? Schämst du dich nicht ein bisschen? Da habe ich einen Pullover gekauft, der hängt heute noch in Ostfriesland. Wir fahren jetzt Samstag dahin und den trage ich immer zum Rasenmähen. Heute noch. So. Siehste. Hat sich voll gelohnt, hat nicht viel Geld gekostet. Nochmals danke für nette Stunden seit. Soll ich mal? Mit dem Anycast. Ah. Ja. Bin zeitlich noch in Verzug, aktuell Folge 24. Ja, kann man auch mal 30 Folgen überspringen, dann ist man fast schon wieder, da passiert auch nicht mehr viel. Also da ist. Wir wiederholen uns vor allem. Hoffe aber in nächster Zeit zügig aufzuholen. Viel Vergnügen mit den CDs. Grüße aus Münster, Bettina. Ja, Bettina, die haben wir ja auch schon mal, da wusstest du noch gar nicht, dass es unseren Podcast gab, da haben wir dir schon mal eine Folge gewidmet. Ja. Mhm. So ist das. Ja, vielen Dank, es gibt Geschenke. Und zwar für Renke, ja. Das weiß ich so, das steht in der Mail, gibt es von Dings da, den Namen habe ich wieder vergessen, ich habe es gerade gelesen, habe sofort wieder vergessen. Olli Schulz. Schulzkowski. Schulzkowski. Genau. SOS. Save Olli Schulz, vielen Dank, ein sehr, sehr toll. Ich habe, Dankeschön. Und für mich gibt es Volker Pispers bis neulich, die aktuelle Fassung, ja. Die ich noch nicht kenne, deswegen, das ist gut. Wir danken, wir werden das natürlich, wir werden natürlich auch Cornelis teilhaben lassen. Ja. Kannst man ja bei Spotify anhören oder irgendwie anders streamend. Ohne das mal jetzt cool. Justiziabel zu machen. Da ist nichts Verderbliches drin im Paket? Nee. Oh, na gut. Leider nichts. Dann ist ja alles gut. Aber eine schöne Karte von einem, von einem Huhn auf einem Skateboard vorne und da steht Guide nicht, Gift nicht und Platt ist cool. Genau, das ist eine Kampagne. Und das ist von Familie Arndt aus Wittmund. Wittmund ist ja mein alter Landkreis quasi, ne? Das ist sehr schön, hervorragend, gut ausgesucht hier. Jetzt muss es ist ein plattiscool.de, Niedersächsisches Kultusministerium. Das haben da so eine Kampagne. Ja. Vielen Dank dafür. Ja, danke sehr. Wir können nichts außer Hochdeutsch. Legst du die jetzt schon ein direkt oder was? Ich ripp mir die jetzt eben schnell und dann. Achso, dann bist du auf dem Heimweg. Genau. Aha. So machen wir das. Wir sind ganz, ganz modern. Ja. Kriegen wir hin. Apropos unterwegs, Cornelis. Ja. Du warst in meiner Heimat ohne mich. Genau. Ganz beleidigt. Salzgitter? Schon wieder. Ja, genau. Was in Salzgitter? Wahnsinn. Ja, ich war so begeistert. Also, ich finde ja, dass man als Deutscher ja Vorteile hat, wenn man. Nein. Also, ich bin begeistert von Polen und ich habe mich ein bisschen geschämt, weil ich tatsächlich so viele Vorurteile hatte. Gestohlen, schon mal ein bisschen in Salzgitter. Im Februar auch festgestellt, dass ich in Warschau war. Aber diesmal war es noch geiler, weil der Sommer war und ich war im Süden unterwegs. Ich finde Südpolen das Ding ein bisschen komisch, aber in Polen muss es ja auch Süden geben. Und das umfasste Breslau, Katowice und Krakau. Katowice heißt da. In Breslau war ich auch mal. Das heißt auch nicht Breslau, sondern Wrocław. Ja, das kriege ich immer nicht hin. Das heißt da biegt sich die Zunge. Aber Krakau ist Krakau, oder was? Ja, Krakau ist Krakau, das ist in Ordnung. Okay, und was ist mit Lodz? Lodz ist Lodz. Łódź. Łódź. Łódź. Łódź. Das ist ein L mit einem Strich, das ist so ein W. Das ist wie W, genau. Łódź. Aber nicht so ein richtiges W, sondern eher so ein W. Genau, Łódź. So das heißt, also da war ich auch. Also Lodz. Ein bisschen, Lodz, ey Leute. Nein, so ein bisschen wie, so ein bisschen kommt auch so wie, also. Ja, also jedenfalls habe ich mir diese vier Orte angeguckt. Zwischendurch war ich noch in Opole, Oppeln und in Liegnitz oder... Ja. Wie immer es auch heißt. Und mit großer Begeisterung bin ich da durchgefahren. Das haben mir ja viele Menschen gesagt, fahr doch mal dahin. Und ich habe das ein bisschen vor mir hergeschoben, wie so vieles, wo ich noch nicht war. Und das hat aber total gut funktioniert. Interessantes Ergebnis war, ich fühlte mich sehr zu Hause, weil es hier so aussah wie hier. Überwiegend plattes Land, witzigerweise im Süden, bis es dann bei Krakau ein bisschen bergiger wurde. Und sehr viel, sehr überraschende, sehr unterschiedliche Städte. Also Katowice sah ja aus wie Hannover, das war nicht so der Hit. Łódź. Hat mir total viel Spaß gemacht. Nochmal, also wir machen jetzt einen Polnischkurs. Also, Łódź. Damit ich anfangen soll. Łódź. Mit W? Ja, mit W. Ja, so ein Wur ist das. Das ja. Ist wie so der erste, Łódź. Wenn du, stell dir vor, du musst dich erbrechen. Genau, Łódź. Łódź. Ja, so langsam, okay. Bis der Skype-Aussetzer dazwischen war. So. Łódź. Genau, das ist doch okay, das ist gut. Das ist halt, dass es ein L mit durchgestrichen ist und das ist halt dann dadurch. Richtig. So. Ja. So. Moment, ich bin nebenbei verschreckt, das Bier verkippt. So. Ich war wirklich sehr begeistert, weil ich zum einen sehr viele schöne alte Häuser gesehen habe, aber auch großartige neue Bauten, die ein bisschen bekloppt sind. Was gab es noch zu sehen? Ich bin in Breslau, also Wrocław, mit dem Fahrrad rumgefahren. Und auch in Katowice mit dem Fahrrad rumgefahren, weil das super billig war. Generell extrem günstig. Ich konnte keinen Abend ins Bett gehen, ohne mich zu betrinken. Ja, aber wie warst du denn eigentlich unterwegs? Wie bist du denn da hingekommen? Mit dem Zug. Mit dem Zug. Ich bin in Görlitz gestartet oder auf der polnischen Seite. Gorzelec. Können wir die Orte einfach nochmal 1, 2, 3, 4 und 5 nennen? Das ist einfach für mich. Genau, ich bin in kleinen Abschnitten Zug gefahren, immer von Ort zu Ort, habe die Tickets ganz spontan gebucht, auch die Hotels spontan gebucht, wie ich das ja so gern tue. Und habe, glaube ich, 37 Euro bezahlt für 750 Kilometer Zugfahren. Bei den Zügen ist es ganz spannend, es gibt die guten Züge, die ganz frisch und neu gekauft sind und auch die guten Strecken, die frisch und neu gemacht wurden und das Gegenteil. Also, das war das krasse Gegenteil vermutlich. Ja, du hast dich vielleicht ein bisschen gewundert, dass ich zu Beginn der Reise geschwärmt habe, die ICs wären in der zweiten Klasse den deutschen ICs in der ersten Klasse ebenbürtig. Das stimmt, auch wenn sie ganz neu sind. Da gibt es nämlich zwei Steckdosen auf zwei Plätze. Es gibt kostenlosen Kaffee. Ich weiß nicht, ob du das nicht genutzt hast. Habe ich nichts zu gefunden tatsächlich in dem Zug. Also ich habe kein Bistro gesehen und es kam auch wohl niemand durch. Ah, okay. Normalerweise kommt dann halt immer jemand mit einem Wägelchen und fragt dann, wollen sie Kaffee, wollen sie Zeitung und dann gibt es dann for free. Also ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr cool. Sehr gemütlich. Bin dann weitergefahren. Ich weiß nicht, wie heißen die Züge? KLM, NKL, KL irgendwas? Oh, ja, ich weiß, wie die heißt. Tanja Linia Kolejowa. Billige Zuglinie auf Deutsch. Ah, okay. Also, wie ich rausgefunden habe, altes... Tanja, also TLK, sowas. Genau, Tanja Linia Kolejowa. Genau, TLK, ja. Ja. Billige also Zuglinie. Also, C-Wagen dann rumgefahren. Die waren dann schon deutlich lauter, aber immer noch relativ gemütlich und so. Und Schlimm war es halt nur zwischen Katowice und Krakau. Genau. Da war nichts saniert, da war der Zug uralt. 40 km/h. Ja, das ging damit 30, 40 km/h durch den Weg, ja. Und irgendwo zwischendurch hatte ich noch so einen alten Regionalzug, wo ich das Gefühl, der würde gleich auseinanderfallen, weil es so laut am Klopfen, am Tackern war, dass ich wirklich Angst bekam, aber die Leute neben mir guckten alle ganz normal, also war es wohl okay. Ja, also man merkt, dass halt ganz viel erneuert wird und das auch mit einem unglaublichen Tempo. Irgendwo fuhr auch noch so ein, was ist das, glaube ich, von Alstom, ne? So ein TGV fuhr auch irgendwo noch rum. Da bin ich noch kurz durchgelaufen. Das ist ein Pendolino, der rumfährt. Pendolino. Aber von Alstom. Nee, Pendolino ist nicht von Alstom. Der ist aus Italien. Alstom drin in der Tür. Okay, kann sein. Jetzt also war ich erstaunt. Dass da also auf jeden Fall sehr viel neues Zeug rumfährt, auch eigentlich sämtliche größeren Bahnhöfe waren komplett erneuert, das war mir auch in Warschau schon aufgefallen. Leider, also wiederum Katowice, Beispiel, Hannover passt ganz gut, unglaublich hässlich, da hat man nämlich den Bahnhof neu gebaut, sogar in einem wunderschönen alten Design, aber dann ein Einkaufszentrum reingewämst im wahrsten Sinne des Wortes. Also die Architektur dieses alten Bahnhofs, der auch geschützt ist, von 1972, ist exakt wiedergegeben, wieder aufgebaut, mit einem Busbahnhof unten drunter. Aber die Halle existiert nicht mehr, weil sie in die Halle tatsächlich ein Einkaufszentrum eingesteckt haben. Das hat mich wirklich ziemlich geärgert. Gebaut von ECE, die jede Stadt verschandeln. Kennt man vielleicht auch aus Deutschland, wo ein hässliches Einkaufszentrum steht, ist meistens ECE drin. Die Einkaufszentrum-Entwicklungsgesellschaft. Ich verachte sie aus tiefstem Herzen. Die verschandeln jetzt auch Polen. Darf ich sagen, ich arbeite für die ja teilweise. Ernsthaft? Ja, Kunde von Dings da und so. Aber das ist aber schön an ECE-Kaufzentren ist, Du fühlst dich sofort wohl, die sind halt von innen. Ja, das stimmt. Ich war das letzte Mal vor 10 Jahren, also das erste und das letzte Mal, ziemlich genau vor 10 Jahren in Polen. Da waren wir auch in Breslau. Direkt mal den Sender Breslau überfallen. Da war ich einmal kurz, wir waren kurz in der Innenstadt und da waren so komisch angemalte Menschen, die nichts getan haben. Wenn man den Geld in so eine Kiste geworfen hat, dann haben die gehampelt. Und dann waren wir in einem Einkaufszentrum und dann sind wir mit dem Bus da lang gefahren und dann hat uns die Frau vorne am Mikrofon erzählt, dass wir gerade an der Kunsthochschule vorbeigefahren seien und die hätten 2 Türme und diese Türme hießen Buntstift und Bleistift. So. Das ist mir jetzt nicht Sightseeing jetzt mal von hier aus. Kann man Nicht schlecht, nicht schlecht. Ne? Na, um die Bahnhofsgeschichte noch kurz abzuschließen, in Krakau war ich komplett verwirrt, weil sie da also auch ein sehr großes Einkaufszentrum direkt vor dem Bahnhof gestellt haben und ich weiß nicht, ob du da mal ausgestiegen bist, ja, von euch. Ja, ich habe wirklich lange gebraucht, bis ich die Altstadt gefunden habe aus diesem Einkaufszentrum heraus und es steht auch draußen nicht Bahnhof dran, also wenn man andersrum reingehen würde. Wenn man den Bahnhof findet, den alten, stellt man fest, nichts mehr. Der ist leer, der steht einfach nett herum. Genau. Und daneben ist das große Einkaufszentrum, das man irgendwie durchqueren muss. Und wenn man es geschafft hat, dann lockt tatsächlich ein ganz okayer Bahnhof. Aber das finde ich relativ vergewaltigt so. Schön ist der Bahnhof von Wroclaw. Wroclaw. Ja, der ist schön. Den haben sie tatsächlich saniert. Das in Krakau ist es so, da habe ich mir jetzt angewöhnt, ist, dass ich einfach direkt aufs Oberdeck zu gehen und in ein Taxi zu steigen und einfach sich direkt in die Innenstadt fahren zu lassen. Ja. Das ist der Trick einfach. Aber als ich da war, haben sie noch gebuddelt. Ich weiß nicht, ist mit Buddelerei fertig oder buddeln die da noch in Krakau? Nee, ist fertig. Okay. Aber ist nicht gut geworden. Was schade ist, weil also ansonsten habe ich einfach unendlich viele schöne Dinge gesehen. Also sowohl Altstädte als auch Neues. Ich habe mir die Jahrhunderthalle angeschaut in Wroclaw von 1910 von ich weiß nicht mal, Berg. Vorhin habe ich es vergessen. Ein großartiger Betonkuppelbau, den man sich wirklich sehr gut ansehen kann. Okay. Mit 3D-Projektion, die allerdings noch relativ selten angeschaltet wird. Da kann ich auch noch verlinken, gibt es ein großartiges Video im Netz, was das ganz gut wiedergibt. Macht also wirklich Spaß. Viele, viele tolle Kirchen gesehen, auf ein paar Kirchtürme geklettert. Was mein persönlicher Favorit war eigentlich Brütsch. Zum einen, weil er einfach, diese Stadt besteht ja nur aus einer langen, langen Straße. 5 Kilometer Straße, davon glaube ich 4 Kilometer Fußgängerzone oder 3. Da ist man schon ganz schön unterwegs. Wie heißt der Ort? Ich hab's nicht verstanden, akustisch. Der mit dem Würgen. Wutsch. Ach, Wutsch. Ach, sag das doch. Ja, das Wutsch hat das Problem, das sind halt das Will und nochmal zwei Buchstaben mit Akzent. Das ist halt schon ein bisschen kloppisch. Ist eigentlich der Lodge Theo, ne? Der Theo, wir fahren Lodge. Ist das derselbe wie der Bananenbrot Theo? Das habe ich mich immer gefragt. Wer ist denn der Bananenbrot, Theo? Theo, mach mir ein Bananenbrot. Ist das der gleiche? Also derselbe? Den Song kenne ich nicht. Ist, Kulturlücke, ja. Ist, hab ich, ja. Gags versanden auch hier, in einer Tour krepiert hier alles. Da wird einmal in die Parade reingegaggt und dann zünden die nicht mal, also. Ja, das liegt ja nicht an mir. Also ja, mir auch nicht. Es ist Wetter, oder? Nee, Dennis ist es. Ja, du musst auch Reuter, Rass und Reuter nennen. Rass und Reuter. Rass und Reuter. Okay. Ja, also. Mit Angriff Rutsch. Folge 60 wird das alles besser. Ja. Ja, Rutsch. Mach mal. Wunderschöne lange Straße. Vorne also sehr, sehr großartige Häuser. Renaissance, Jugendstil, alles, was man so will. Und durch die Innenhöfe, von denen es wirklich Dutzende gibt, findet man also interessante Clubs, Restaurants und einfach dann auch Subkultur. Die Pietrowska. Genau, Pietrowska, ja. Mhm. Und wahnsinnig viel Backstein. Ich weiß nicht, ob du die Manufaktura mal gesehen hast. Dieses größte sanierte Fabrikgelände von Europa, glaube ich. Ist auch ein Einkaufszentrum, aber ein relativ schönes. Das macht auch sehr viel Spaß. Und was auch interessant ist, ist gerade komplett. Dieses Skype klingt ganz so scheiße. Ja. Das hören die Hörer ja zum Glück hoffentlich nicht. Das ist auch wie, man kann ganz schlimm, als würdest du versuchen, Polnisch zu sprechen, hört sich das an. Aber dann nehmen wir den exakt so ist es hier auch gemeint. Ja, okay. Neue Mitte, da wird auch ein neuer Bahnhof gebaut. Die haben, glaube ich, komplett den alten Bahnhof weggerissen und bauen da jetzt so ein wurmartiges Teil, was auch relativ gut auszusehen scheint. Soll nächstes Jahr fertig sein. Ich weiß nicht, ob du darüber noch was weißt, Dennis? Weiß ich gar nicht. Nö, weiß ich nicht. Also ich finde es halt witzig, dass man so wenig weiß über die ganzen Städte. Also ich persönlich hatte tatsächlich bis Anfang diesen Jahres, wo ich in Warschau war, keinerlei Wissen und eigentlich nur Vorurteile. Ne? Also Autos klauen und düster. Und da hörte mein Wissen tatsächlich auf und dafür schäme ich mich sehr und nach dieser Tour schäme ich mich noch ein bisschen mehr. Denn es fühlte sich einerseits sehr heimisch an, aber auch wiederum sehr europäisch. Also es gibt halt, hat schon gesagt, Jugendstil, Renaissance-Bauten, es gibt großartige Kirchen, es gibt tolle Museen und alles ist sehr günstig. In Krakau gibt es tolle Jazzclubs, die man sich wirklich geben kann, wo man dann gemütlich abhängen kann. Warst du auch im jüdischen Viertel von Krakau? Ja, das ist ziemlich toll. Ja. Krakau fand ich ansonsten ein bisschen zu touristisch und war nicht so mein Favorit. Dann lieber Wroclaw. Ja, also das jüdische Viertel ist schön. Krakau ist halt überlaufen von Touristen. Ja, das ist halt wie in Prag, das so klein ist. Also die Touristen haben dann halt alles, was interessant ist. Da sind halt auch Leute, man kann nicht so viel entdecken, finde ich. Das jüdische Viertel toll, ich habe da auch jüdisch gegessen. Das ist schon ziemlich großartig, definitiv ein Tipp. Ansonsten habe ich da nicht so viel entdeckt. Also Jazzclubs sind noch ganz nett. Mein Tipp ist eher Wroclaw und Rutsch. Also umso schwerer auszusprechen, desto schicker die Orte. Kann man sich mal so mitnehmen als Grundregel. Ja, und natürlich Zugfahren macht Spaß und ist einfach saugünstig. Ja, bist du direkt in den Schalter gegangen oder hast du diese wenigen Automaten probiert? Ich habe einen versucht und da war meine Verbindung irgendwie nicht drin und bin dann immer zum Schalter gegangen, weil es irgendwie auch nett ist. Alle Polen können ja auch Englisch, das ist überhaupt kein Problem. Ich war ziemlich begeistert. Ist das nicht eine Sache, die die Polen halt in der Schule beigebracht bekommen, ist halt Englisch und Deutsch. Genau. Also Polen, Englisch als erste Fremdsprache wohl in der Regel und Deutsch wird dann oft gewählt, noch dazu als zweite. Super nette Menschen, also Hammer. Ich kann nur sagen, großartig, fahrt bitte alle hin. Es kostet nichts, es ist super angenehm, entspanntes Land, nette Leute. Und spannende Erkenntnis für mich war meine Großmutter, also meine Oma heißt das ja genau, kommt ja aus der Gegend bei, was ist das ungefähr, Opole, so Schlesien halt. Und manche Dinge, ich habe einmal Gulasch gegessen und einen Keks, das schmeckt wie bei meiner Oma. Das fand ich super interessant so als Erkenntnis. Sie hat es natürlich mitgenommen, die Rezepte und die Art zu kochen, aber ich dachte früher immer, okay, die schmeckt halt ein bisschen anders, aber naja, ist halt so kocht meine Oma. Aber es ist halt wirklich die regionale Küche aus Schlesien. Und die entdeckt man natürlich dann auch da wieder. Also wenn eure Großeltern aus Polen kommen, noch ein Grund mehr, mal dahin zu fahren und das wirklich vor Ort zu erleben, wie es da schmeckt. Am besten nicht auf Ketten. Nee, wir sind arisch. Bei uns gibt es sowas nicht. Ja. Du hast dir das, Moment, das, das schimmelt, ist, aber da ist was nein. Grünes dazwischen. Jetzt bist du hier. Jetzt machen wir erstmal, jetzt warte mal. Ernsthaft? Wir wollen ja, wie widerlich. Wir wollen ja professioneller werden. Ihr pluggt gleich noch was. Ja, das Self-Plugging und so, auch mal gut. Aber man muss auch in so einer Sendung so eine gewisse Spannung aufbauen, ja, zum großen Höhepunkt, so wie es auch beim Wrestling ist, da wird immer der Main Event auch noch während der Show beworben und so muss man ist jetzt auch mal Main Event und jetzt muss man auch mal Dinge leicht anreißen, damit man auch sozusagen dran bleibt, ja, den Wegschaltimpuls ignoriert. Und jetzt machen wir, und Atmo ist auch gefragt. Ich habe heute Christian Grasse hat geblockt, der war auf irgendeinem Radio-Dings hier aus dem Radio-Büro, ist der, und schrieb davon, dass es braucht irgendwie so mehr Klangwerker im Radio, ja, so Klanghandwerker, die so ein bisschen auch mit Atmo machen und auch erzählen. Und so, da fangen wir jetzt mal an und da verbinden wir gleich mal diese Furzpostkasten. Ja, zum Beispiel, aber da kann man auch mal jetzt diese, das Verbinden, das Anreißen dessen, was nachher noch in der Sendung passieren soll, zusammen so mit netten Alter, Sounds. Stiebst dir in den Mund, okay, und gib Ruhe. Hör doch, du kannst doch nicht immer so, das zum Beispiel geht gar nicht. Doch. Nein, also, und zwar hier. Das ist eklig. Hast du mal ein Tuch? Meine Hände sind so fettig jetzt. Weiche von mir. Später noch in dieser Sendung. Der große Mortadella-Test. Dennis Mohr testet sich durch die verschiedensten Sorten Mortadella. Ich habe nicht eingewilligt. In einer Blindverkostung. Und vor allem, ich mag nicht Mortadella. Das ist dann überhaupt gar nicht schlimm. Und das Schlimmste, ich ärgere mich, dass ich erst heute in der scheiß Spannungstrillo geguckt habe. Das hätte ich schon von einer Woche die Karte rausgelöscht. Hervorragend. Ich kann auch schon mal vielleicht mich dazu bringen und mit diesem tollen Geräusch einsteigen. Moment. Vielleicht kann das rüber. Ah, dieser Geruch, der daraus aussteigt. Ich glaube, wir sollten Cornelius mal kurz wieder neu anrufen. Ja. Vielleicht wird das dann zumindest für die Live-Hörer erträglich. Wir machen jetzt mal kurz hier Fahrstuhlmusik. Hast du schon aufgelegt? Tja, ja. Nun gut. Dann werde ich jetzt neu angerufen. Sind wir auch schon wieder. Hallo. Ah, ja. Darf man eigentlich... Besser? Was eigentlich mit Guido Westerwelle? Darf man über den jetzt eigentlich wieder Witze machen? Oder? Hängt ab, zu welchem Thema. Ja, dann lassen wir es einfach sein. Okay. Boah, das ist aber echt schleimig, das Zeug. Das war jetzt, was war das, Knackfolie oder was war das? Nee, das war die Packung. Ah, okay, du bist auch dabei. Ja, okay, aber da kommen wir später dabei, zu. Ja, ja. Cornelius ist nämlich schon ein bisschen gebrieft, möchte ich sagen. Fickt wir haben euch, Leute! Nein, ernsthaft! Dennis, vertrau mir nur dieses eine Mal. Der große Mortadella-Test später noch in dieser Sendung, Anycast 59, hier ist also Wahnsinn, was wir hier abräumen an, wir feuern hier alles raus, die Kohle nur so. Vertrau ihm dieses eine Mal. Nur so verbraten, ja. Das wird wunderbar. Also, ihr habt einen. Später reichst du noch die Quittung ein für die Flatterkohle oder was? Ja, ist schon längst eingereicht. Habe ich schon alles eingescannt und per Mail geschickt. Toll. Also, ihr habt jetzt hier outgesourced. Ja, wir haben outgesourced. Es gibt aber trotzdem, wir müssen noch in Trellerboot fahren. Wir haben trotzdem heute noch Bahnfragen. Ja. Weil wir müssen dich halt ärgern. Heute wird es wieder nerdig. Aber wir haben tatsächlich jetzt endlich mal die erste Folge von den Bahnhelden released. Genau, die ist raus. Das und die Hörer freuen sich, glaube ich. Feedback ist geil. Also wir haben, ja, total, glaube ich, 10 oder 15 Kommentare bekommen. Ja, geil. Ne? Das ist wieder toll. Da lassen sich irgendwie zwei Idioten in den Regionalexpress und fahren nach Cottbus. Und dann hagelt es gleich Kommentare. Also es ist halt wieder typisch. Na gut. Aber es ist halt kein Laber-Podcast, dieses Machwerk hier. Ja, ich weiß schon, ihr seid Klangwerker. Ich hab's jetzt verstanden. Wir sind halt Journalisten. Das ist eine geile Atmo, die Sendung. Ja. Und es gibt schon viele, viele neue Ideen und auch schon einen Termin für die nächste Sendung. Also wir machen weiter. Nicht, dass es irgendwie so als einmal Eintagsfliege Rockkapierer verstanden wird. Nein. Nächste Woche. Mögen etwas größer sein. Ja, genau, nächste Woche. Genau, nächste Woche nehmen wir zwei Folgen auf. Wir können schon mal ein bisschen pluggen. Eine Folge. Die auf Halde produziert. Das ist ja irgendwie. Eine Folge, die Folge 3, handelt um Apps. Das wird ganz lustig, weil wir mal alle Apps der Bahn durchtesten. Und die sind wirklich lustig teilweise. Im echten Leben. Und die andere Folge ist halt einfach so eine normale Folge. Wir reden halt über Züge. Genau. Das Leben in vollen Zügen genießen. Ja, wer es noch nicht gehört hat, steigt ein unter bahnhelden.de. Oh Gott! Hast du gerade gesagt, steigt ein? Alter. Und das habe ich nicht mal geplant. Das kam einfach so aus mir, aus dem Rückenmark heraus. Okay. Dennis, hier. Bleiben der Gag-Express rauscht vorbei. Trailer, genau. Wie, ich habe keinen Trailer. Wie Trailer, natürlich. Ich habe keinen Trailer. Hier, also nicht Trailer, also so Trenner. Ach so, sag das doch. Mann. Oh, warten Sie, das dauert jetzt einen Moment. Der Gag-Express, meine Güte. Das Imperium informiert. Indien. Was? Ich sag nur Indien. Indien. Achso. Indien. Ach stimmt, das ist. Ihr habt den Links gemacht. Ich mache ja heute in dieser Sendung. Als nichts. Kleiner Junge in Indien. Genau. In Indien gibt es mehr Latrinen als Handys. Nee, falsch rum. Mehr Handys als Latrinen, also mehr Handys als Scheißhäuser. Und das ist natürlich ein großes Problem. Und was ich sehr lustig fand, dass es einen gewissen Jack Sim gibt. Der hat nicht SimCity geschrieben, sondern er ist Chef der Welttoilettenorganisation. Und seine einzige Mission ist, den Menschen mehr Toiletten zu bescheren und mehr Toiletten zu installieren und Lobbyarbeit für Toiletten zu machen und dafür zu sorgen, dass es mehr Toiletten gibt. Das ist aber auch so eine Sache, die Herr Brun machen könnte, oder? Hat das nicht? Ja. Bist du so deutscher Botschafter für die Latrine? Kennt ihr den Klo-Manager? Nee. Das ist so ein altes Windows-Spiel. Das haben wir nächtelang gespielt. Da baut man sein eigenes Klo-Imperium auf und baut quasi öffentliche Toiletten und nimmt dafür Geld und hat dann später auch kein normales Toilettenpapier, sondern bietet nur noch Nerds an und hat Smaragdschüsseln. Ab und zu werden die auch mal geklaut von irgendwelchen Dieben. Muss man eine Alarmanlage einbauen und so. Das ist schon gut gemachtes Spiel. Ich muss jetzt zwei Anekdoten reinwerfen. Die erste ist, das ist meine Lieblings, wie Sanifair entstanden ist. Als man die Bundesautobahntoiletten privatisiert hat, da ist Sanifair entstanden. Die hier, also die Dings verkauft, die verpachtet, ja genau. Mhm. Genau. Also Tank und Rast. Genau. So, meine Güte. Dem Bund gehörten mal Kloschüsseln. Die hat man dann zu Gold gemacht. Bund gehören immer noch Gold-Kloschüsseln, aber jede Menge. Ja. Stimmt. Mhm. Man lässt sich eher Wasserhähne klauen. Und wie ist Sanifair jetzt entstanden? Oder war das war schon. Achso, ja. Das ist eine super Geschichte. Und die andere, die müssen wir noch hinzufügen, ist halt die Erdogan goldene Toilettenschlüssel. Ach, oh Gott. Das ist so geil. Ja, dann erzähl. Aber sei ehrlich, wenn du Diktator bist, dann wirst du dir auch eine goldene Schlüssel holen, oder? Ich weiß nicht, ich würde eher das Geld, was irgendwie die goldenen Toilettenschüsseln in meinem Palast fressen würde, würde ich eher irgendwie in Klopapierforschung investieren. Ich habe nämlich das Gefühl, da ist noch jede Menge rauszuholen. Da ist die Technologie schon weit fortgeschritten ansonsten in der Gesellschaft. Naja, also was das Klopapier angeht, da gibt es halt immer, ist irgendwie zwischen 3- und 5-lagig und Altpapier und frisch und auch noch mit ein bisschen Weichspüler. So, das ist irgendwie, in diesem Raster bewegen wir uns irgendwie. Könnte noch ein bisschen dreidimensionaler werden. Technologie wechseln, wie die Franzosen, und einfach auf Wasser umstellen. Findet ihr eigentlich auch, dass Klopapierblättchen immer viel zu klein sind und ich das Raster nicht verstehe? Also ich verstehe das Raster nicht. Nee. Das ist mir einfach zu klein. Das ist, glaube ich, Anycast-Folge irgendwas, wo wir schon mal geklärt haben, ob es eine DIN-Norm für Klopapier gibt. Die gibt es. Ist halt so. Ja, aber ja, aus meiner Sicht, das könnte größer sein, ehrlich gesagt. Genau. Nee, finde ich nicht. Doch. Nee, finde ich nicht. Ich finde nur, weil man muss, also das Bild, statt das einfach umzufalten ständig, könnte man das auch alles effizienter und schneller machen. Wollen wir... Eine Sache, die ich mich noch gefragt hatte hier mit diesen Handys, ne? Mehr Handys als Toiletten und so. Das wirkt ja erstmal wie so eine, boah, was? Crazy in Indien auch noch. Aber ist das in Deutschland nicht auch so? Ich meine, wie viele Mobiltelefone wird es hier geben? Ich weiß es nicht. Aber es gibt definitiv mehr wie viele Haushalte haben wir in Deutschland? 30 Millionen? Ja, Haushalte. Genau, 30 Millionen Haushalte. So. Genau. Und dann rechnen wir mal die öffentlichen Toiletten dazu und keine Ahnung was. Also ich tippe schon, dass es auf jeden Bundesbürger eine Schüssel kommt. Ja, ich würde auch sagen. Aber es kommt noch mehr, gibt ja auch noch Kneipen. Auf dem Bundesbürger im Schnitt. Ja, aber nicht auf jeden. Ich, ja. Also nicht jedes Kind hat ein Handy, nicht jede Oma hat ein Handy. Ja, aber jede Menge Leute haben irgendwie 3. Ja. Ja. Daher. Also hier kommt es genau hin. 2 Handys, 2 Toiletten. In dieser Wohnung. Bei uns sind es auch mehr Handys als Toiletten, möchte ich mal kurz sagen. Ja, bei mir auch. Ja, so. Ich habe 3 Handys und eine Schlüssel. So, und dieser kleinen, aber dafür kurzen, nicht repräsentativen Studie, die wir hier gerade gemacht haben, sind wir quasi wie in Indien hier. Nur ist das Essen nicht so scharf. Aber das Verhältnis dürfte in Indien noch wesentlich schlimmer sein. Abgesehen davon gilt es einfach als unfein, in ein Klo rein zu telefonieren. Ja, die Menschen gehen zum Kacken aufs Feld. Aber so, ganz jetzt ehrlich, ist ausgesprochen. Gerade wegen dem scharfen Essen wäre doch eine bequeme Schüssel doch das Ideale. Oder verdauen die das besser? Ja, aber scharf ist auch, glaube ich, nur in Südindien. Nordindien ist ganz anders, ist ein Riesenland, ne? Es wird ja ganz verschieden. Aber so, je weiter gen Süden, desto schärfer, weil es halt auch heißer wird und dass es damit Bakterien absterben und so. Aha. Tja, die Exkremente gelten einfach als extrem unrein, deswegen ist das eine Aufgabe der untersten Kaste, die Klos zu reinigen, und selbst die Klos selber gelten als unrein und werden eben nicht aufgesucht. Und man möchte tatsächlich das Problem angehen, indem man einen Bollywood-Film dreht, wo es sich halt nur um Klos dreht, und der soll so ein großer Erfolg werden, dass danach alle aufs Klo gehen, dass es halt ein das ist totaler Hype dann letztlich dadurch gibt. Ja, was das ist halt die Aufgabe der siebte Sinn war, das ist in Indien genau. Offensichtlich Bollywood. Passt nicht der sechste Sinn? Mit Shahrukh Khan zeigt mal die Keramikabteilung. Na, ist. Aber das. Ja. Ja. Das genau. Die wollen die Filme dann auch in kleinsten Dörfern auf Großbildleinwänden zeigen, damit wirklich Millionen von Menschen den aktuellen Klo, Thriller oder Tanzfilm oder was immer man auch mit dem Thema Klo eigentlich so eine Geschichte verbinden mag. Auf jeden Fall sollte man das gut durchplanen, und man sollte in dieses Public Viewing dieses noch zu kreierenden Filmes nicht allzu kopflos hineinmarschieren. Das soll das ein Witz sein? Nee, eine Überleitung zum nächsten. Ach so, Thema. Okay, ich habe so halb gelacht, weil ich nicht so sicher wusste. Kopflos. Wo ist denn meine Remote eigentlich? Nee, du musst da muss das ich nicht. Immer wechseln. Nee, aber ich habe sie verloren. Ja, das ist auch, da fragt man sich ja, ob wir in den modernen Zeiten leben, wo alles möglich ist, oder ob wir in den vollkommen durchgeknallten Zeiten leben, wo jeder Idiot total bescheuerten Quatsch machen kann. Ein gewisser Sergio Canavero, Italiener seines Zeichens, möchte den Kopf eines kranken Menschen auf einen gesunden Körper eines anderen Menschen transplantieren. Ja, das muss man sich mal so ein bisschen vorstellen. Der möchte also einen Arzt den Kopf von jemandem absägen, abschrauben, irgendwie am Leben erhalten, so, also noch Blut durchpumpen und auf einen anderen Körper, dessen Kopf anscheinend verstorben oder nicht mehr so richtig funktionsfähig ist, draufsetzen, die Nervenzellen und die Nervenenden miteinander verdrahten und verbinden, auch die Ader miteinander verbinden und hoffen, dass das klappt. Und die Fachwelt streitet sich, ob das tatsächlich funktioniert. Ja, why not? Also, es wird halt... Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der Kopf halt falsch rum draufgeklebt wird. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ende 2017 leider erst soll das passieren. Soll, glaube ich, 10 bis 15 Millionen Euro kosten, und über 100 Ärzte sollen daran teilnehmen. Da fragt man sich auch, ob 100 Ärzte den Brei eigentlich besser machen oder schlechter. Aber es ist tatsächlich scheinbar ernsthaft geplant, dass das passieren soll. Nur ist halt die Frage, wer ist denn der Glückliche eigentlich? Ein Mensch, muss ich mal kurz nachlesen, ein Mensch, der also körperlich behindert ist und sagt, ich habe nichts zu verlieren. Genau. Nichts zu verlieren. Warum ist denn? Tja. Wobei natürlich auch lustig wäre, wenn man den Kopf so auf so einen Chihuahua oder so. Das kann man natürlich alles dann machen, wenn das Maße funktioniert. Text, ja. Genau, das war es, was mir nicht einfiel. Ja, gab da große Diskussionen, Debatten, irgendwie jetzt, was heißt zumindest ein bisschen Empörung darüber, das ist ja alles unethisch. Und ja, aber sorry, was ist das denn? Das gehört sich nicht. Was sind an der Herztransplantation nicht, also ethischer? Ja, das ist halt alles Quatsch. Ja. Also, wenn der Typ, das einzige ethische Problem, das ich da eventuell sehe, ist, dass der Typ, der da offensichtlich irgendwie hirntot ist und dessen Körper da benutzt wird, ob nicht dessen Organe davon vielleicht in Mitleidenschaft gezogen werden könnten und sozusagen funktionsfähige Organe, die sonst irgendwie hätten gespendet werden können an andere Menschen, ob die dadurch jetzt irgendwie versaut werden oder so. Aber das weiß ich nicht, bin kein Mediziner. Ansonsten, wenn der Typ da das irgendwie einigermaßen ernst meint, und das ist ja jetzt nicht so, dass man da einfach hingeht und sagt, hier, Tag, ich würde gerne einen neuen Körper, und ja, nicht mal hin, kommt. Sondern der wird ja auch sicherlich vorher psychologisch und psychiatrisch untersucht bis aufs Letzte, würde ich zumindest tun. Und dann, wenn er das irgendwie einigermaßen klar da bei Verstand ist und seine Wünsche so äußert, dann soll das so sein. Ich finde es auch eigentlich eher faszinierend als irgendwie gruselig. Allein die Vorstellung, ich denke mich ja gerne mal in sowas ein, krank zu sein, und man niederwartet schon mal im Krankenhaus und hat sich auf eine OP vorbereitet, aber sich vorzustellen, okay, heute ist der Tag, wo mein Körper von meinem Kopf abgeschraubt wird. Ja. Naja, das ist schon interessant. Ja, ich und was passieren könnte, wenn so plötzlich der Kopf so ausglitscht und hat den OP-Boden klatscht. Und so wie es aussieht, ist es wohl so, dass sie zurzeit davon ausgehen, dass er danach wohl nochmal aufwachen könnte, aber nicht mehr lange leben wird. Also wer, das verstehe ich. Der Kopf. der Kopf wird rangeschraubt und das funktioniert dann wohl erst alles, ja. Aber so in den Versuchen, die man mit Mäusen gemacht hat und so, der bricht dann, da brechen dann die Organe relativ zügig in sich zusammen. Und das, also der Körper geht dann kaputt irgendwie. Noch ein Problem ist, wie das überhaupt mit den, das eigentlich große Problem daran ist ja, für jedes Kabel, das oben rauskommt, unten ein Gegenstück zu finden, um es mal relativ einfach auszudrücken. Und natürlich mit den mit den Nerven im Spinaltrakt hier, also, ne, wie heißt das? Wirbelsäule Dings da. Rückenmark, ja. Und das haben die bei Mäusen irgendwie gemacht, indem die so eine Lösung drauf geschüttet haben aus irgendeinem Enzym, keine Ahnung was Zeug, weiß ich nicht. So wie bei Formfleisch. Ja, genau so. Und das hat dann irgendwie, verknüpft sich dann automatisch. Aber das ist, na, aber andererseits, also probieren soll man das. Probieren soll man das, weil ich meine, interessant wird es natürlich erst dann, wenn man weiß, das geht halt irgendwie, also jetzt natürlich noch nicht, aber in, sagen wir mal, 200 Jahren oder so, das funktioniert und wir können uns halt Körper wachsen lassen, so als Organe geht ja schon fast. Genau. Das ist relativ weit. Es ist irgendwie absehbar, dass es mit Organen funktionieren wird, so, und dann irgendwann wird man vielleicht auch so weit sein, sich einen neuen Körper als Ersatzteillager irgendwie wachsen zu lassen. Wobei, dann geht erst die ethische Frage los, hat nicht dieser Ersatzteilkörper Rechte? Ja, klar, aber so. Ich meine, das ist ja interessant, aber bis dahin kann man immer noch sagen, naja, ne? Jetzt haben wir hier einen todkranken Menschen, aber guck mal, da ist ja ein spenderkompatibler Körper liegt da rum, schrauben wir das mal drauf, wenn das funktioniert, das wäre auch schon mal super. Also definitiv. Ja. Wir sollten das im Blick behalten und weiter berichten. So ist das. Genau. Das sehe ich ganz genau. Anycast 3400 im Jahr 2012 wird berichten. Ja. Erstmal 2017, das ja, ist ja dann nur Anycast Folge 64 oder so. Da mal nicht, also nicht so optimistisch sein hier. So. Ja, nächste Nachricht. Wer ist denn eigentlich dieser Mbarek eigentlich? Ich kenne den nicht. Der hat Fuck You Goethe gespielt? Fuck You Goethe gemacht, ja. Ach, den Film, den ich um Gottes Willen vermieden habe zu gucken. Ich habe den euch gesehen. Ja, zu Recht. Also, was ist passiert? Deutscher Filmpreis, Fernsehpreis, Filmpreis. Das eine, was jetzt aufgezeichnet lief und dieser Dings da. Mediengewichse. Ja, sowieso, aber ich meine, wie heißt der denn noch? Mann, Jan-Josef Liefers. Ja. Hat das moderiert offensichtlich. Habe ich irgendwie so in der Vorschau, ich habe es mal nicht angeguckt. Auf jeden Fall danach, natürlich Promi-Party in Borchardt. Klar, erstmal Schnitzel und weiß nicht, irgendwie von der Bild-Zeitung fotografieren lassen oder so. Es kommt zum Streit zwischen Til Schweiger und Elias Mbarek. Mbarek und Til Schweiger haut Mbarek auf die Fresse. Was heißt denn es ist von einer Ohrfeige die Rede. Das hätte ich auf die Fresse hauen. Na, schon. Das ist. Und das fand ich mal ganz interessant. Nun kann man irgendwie sagen, naja, Schweiger, ne, ist halt Proll und das kommt da halt raus. Aber ich finde, da ist auch, also. Was ist denn ein Schweiger Proll? Ein Til Schweiger, also ich möchte da einfach mal Partei für ihn ergreifen. Til Schweiger, den reizt man nicht einfach, bis er zuschlägt. Also Til Schweiger, der beachtet sich selbst als Intellektuellen, wie wir wissen. Der ist dumm wie Bodenstroh, aber trotzdem kein Proll. Ja, aber ich meine. Da musst du auch ein bisschen Fantasie haben jetzt, Dennis. Nee, also vor dem sollte man schon, muss man Respekt haben, vor seiner künstlerischen Leistung vor allem. Man darf nicht vergessen, er hat mit Manta Manta in den 90ern das Genre des deutschen Trash-Films quasi im Alleingang revolutioniert. Vielleicht noch mit Tom Gerhardt, wenn man das so sagen darf. Er hat auch immer wieder international viel beachtete, hochbeachtete, also weit überst mega beachtete Rolle war Leeres Bastard gespielt, ja. Kein Wort zum Beispiel hat er, und ja, eine wichtige Quatsch, das war eigentlich die Hauptsache. Was die Hauptrolle im ganzen Film Inglourious Basterds und hat sich damit auch indem er diese Hauptrolle da an diesem Quentin Tarantino-Streifen ergriffen hat, auch mal wieder als antifaschistischer Vorkämpfer Nummer 1 positioniert im deutschen Filmbusiness. Nein, aber das ist ja auch alles, da muss man ja auch mal drüber nachdenken, was soll das, was wollte er dadurch ausdrücken durch diesen Film. Und als Filmmacher geht er sowieso immer schon die ganz harten Themen an die sich sonst keiner rantraut. Ja, ich meine, denk mal, Auslandseinsätze der Bundeswehr. Um Gottes Willen. Demenz. Um Gottes Willen. Stofftierbasteln mit Nora Tschirner. Um Gottes Willen. Demenz und ganz viele andere Sachen. Ich finde, wer den Schweiger reizt, dass er zuschlägt, der hat's verdient. Elias Mbarek, tut mir leid, da steht Mbarek ganz auf der Seite von Til Schweiger. Nee. Aber hey. Es geht auf Schweiger. Seine Tochter übrigens, gegen die wird jetzt auch wegen Körperverletzung ermittelt. So. Ist sie überhaupt schon strafmündig? Die ist 18. Ach, ernsthaft? Ja. Ich dachte, sie wäre 13. Übrigens, es knistert, schreibt der Chat und ich höre es auch. Was? Was? Es knistert. Was? Was knistert? Ihr knistert und der Chat schreibt, dass es bei denen auch knistert. Sorry, keine Meta-Chat, was im Stream passiert. Ich sag's nur, weil ich es ja auch Regel, Regel des Fight Clubs, niemals über den Fight Club reden. Ich sag's nur, weil ich hör's auch und mich nervt's gerade. Ich kann's nicht ändern. Ich bin ja kein Stream. Ich kann's nicht ändern. Ich sag's nur. Ich kann's nicht ändern. Gut. Auf jeden Fall, jetzt noch eine Sache. Und zwar, wer von euch trinkt denn jetzt gerne Becks? Ja, nee, nicht wenn's, so. Wenn's muss, ne? So. Also. In den USA geht's den Leuten ganz ähnlich. Die werden jetzt entschädigt. Fürs Becks trinken. Ja. Und da kriegt jeder Käufer gegen Beleg $50 in die Hand. Was ich für ein Modell auch für Deutschland finden würde. Also ich würde gerne InBev dazu zwangsverpflichten, die Becks-Trinker zu entschädigen. Weil das ist so Langzeitschäden. Das reiht sich so in Kontergan und so ein, so die Leute, die Becks getrunken haben. Ja, wir haben doch auch letztens hier live verkostet die super Special. Ja, aha. Hier, ne? Mhm. Kraftbier. Genau, das frische 1860-Ding. Ja, genau, das frische. Was halt total lieblos. Na, egal. Aber wir hatten das ja. Ganz einfach, und zwar in den USA ist es halt so, da haben die halt auf ihr Bier Import, nur das Amerikas Nummer 1 Importbier aus Deutschland geschrieben. Gebraut wurde es aber in den USA vor Ort. Da fühlten sich halt Leute halt hinters Licht geführt. Da kauft man so dieses extra schlechte Bier aus Deutschland, weil man was aus Deutschland trinken möchte, und dann wird die Softplörre noch vor Ort produziert. So, und jetzt hätte man auch ein Bud Light trinken können. Genau, und jetzt rufen wir natürlich dazu auf, wir sind ja hier Verbrauchermagazin Nummer 1 im deutschen Internet. Wenn ihr in den letzten Monaten irgendwie in den USA wart und da ein Becks getrunken habt, dann und hoffentlich, wenn auch nur als Souvenir, eure Quittung mitgenommen habt, dann schickt das doch bitte an InBev, besorgt euch die $50, die es da gibt, und dann telefonieren wir mal kurz und hier nehmen wir ein kleines Stück für die Sendung auf, oder ihr schreibt es in die Kommentare, oder ihr erfindet einfach, dass es so gewesen war, und dann telefonieren wir kurz und dann habt ihr die Chance, hier in Folge 60 dabei zu sein. Das wird auch eine ganz große Nummer. Wird sie gar nicht. Später noch in dieser Sendung übrigens der große Mortadella-Test, der erste, erste Wurstverkostung in einem deutschsprachigen Podcast. Von der ich weiß. Also ich sage jetzt von der ich weiß. Ich schränke es extra ein. Man weiß es nicht. Ich bin ja Verdi-Mitglied. Ich werde jetzt, ich gehe in den Streik, nee. Wenn ich damit aufhöre, so einen ganz fiesen Teaser zu machen. Fieser Teaser. Ganz fiese Teaser. Das ist ganz schlimm. So. Hörst du damit auf? Aber ich fand das so nett immer. Nein. Es ist ja sowieso nur noch ein Thema, bevor es losgeht. Okay. Ja. Ja, aber ich, solange ich auf die Kapitelmarke drücke, gehen wir nicht dahin. Okay. So. Na? Mhm. Na? Und? Ja, ich lass es sein. Nächstes Thema. Also, ich muss das mal kurz einleiten, um euch dann eine Frage zu stellen. Und das ist ein bisschen... Das wirst schon langsam alt, oder? Um euch dann eine Frage zu stellen, und das Problem ist, das kann ein bisschen nach hinten losgehen, weil die Frage müsstet ihr relativ spontan beantworten, und es könnte bei dieser Frage durchaus sein, dass sie sagt, oh, weiß ich nicht, kann mich nicht dran erinnern. Oder mir fällt nichts ein oder so. Dann müsst ihr halt irgendwie schwafeln. Aber ihr seid ja Profis genug, deshalb vertraue ich euch mal. Vor fast 2 Wochen ist es tatsächlich passiert. Wir haben hier mit unserer 4. Herren den Aufstieg in die Kreisklasse A perfekt gemacht. Und seid jetzt dort gefangen, habe ich jetzt gehofft. Genau, das ist die höchste für uns erreichbare Spielklasse. Nächstes, also nach der kommenden Saison, gibt es ja wohl wieder Änderungen beim Berliner Fußballverband, dann wird es wieder alles zusammengeschmissen. Aber generell ist es jetzt so, ab der 3. Herren heißt es, gibt es so eine extra Klasse. Die unteren Herren, die spielen alle nur Kreisklasse, und da sind wir jetzt in der höchsten Liga angekommen. So. Gegen den BFC habt ihr gewonnen. Gegen BFC Dynamo 3, ganz korrekt. Auswärts gewonnen, auch ein sehr dramatisches Spiel. Darauf soll es jetzt aber gar nicht hinaus, sondern das war nur sozusagen der Beginn. Ja, das war am Sonntag vor, was sind das dann? 7, 8, 9, 10, 11 Tagen. Wir sind danach natürlich noch ein Bierchen trinken gegangen. oder zwei und dann gab es irgendwie noch einen Kümmerling, glaube ich, und Kirschnaps und so. Und sind dann nochmal in eine andere Kneipe, dann bin ich nach Hause und habe mich ins Bett gelegt, so gegen eins. Mir ging es auch eigentlich ganz okay. Es gab noch Kuchen zu Hause, ich habe noch nachts ein bisschen Kuchen zu Abend gegessen und habe mich dann ins Bett gelegt. Bist du trotz betrunken in die Küche und dachte, oh, Kuchen. Geil. habe ich dann ins Bett gelegt, bin am nächsten Morgen aufgestanden und dachte, irgendwie geht's mir nicht so gut. Und das, obwohl ich das gemacht habe, was ich immer tue nach dem Trinken, ich trinke eigentlich immer noch so 1,5 Liter Wasser hinterher. Das sorgt nämlich dafür, dass der nächste Morgen wird zwar schummerig und müde, aber halt nie schlimm. Das ist irgendwie so ein ganz billiges, aber bei mir super funktionierendes Geheimrezept. Trotzdem ging es mir irgendwie schlecht. Ich musste dann meine Frau bitten, unsere Große in die Kita zu bringen. Das fand die natürlich nicht so gut, weil sie das darauf schob, dass das an meinem übermäßigen Alkoholkonsum lag. Der Alte hat gesoffen wie ein Loch halt. Was zu dem Zeitpunkt auch noch vielleicht gar nicht so sehr, also das lag nahe, möchte ich mal sagen. Nur stellte sich dann so gegen 10 Uhr ein, dass ich irgendwie auf Klo gegangen bin und dachte ich, ich glaube, ich weiß nicht, ich muss jetzt brechen. Und habe mich dann tatsächlich erbrochen und habe dann nochmal ein Stückchen so ein bisschen Laugenstein gegessen, ein Glas Wasser getrunken. Das kam dann aber auch irgendwie 20 Minuten später wieder raus. Das ist ja alles noch Symptome einer Alkoholvergiftung. Und da merkte ich dann, ja, aber das war ja morgens, das war ja schon, ja, okay. Also was ist morgens, also 10 Stunden, über 10 Stunden schon später. Hatte ich ja schon mal. Kann mal passieren, ne? Mhm. Aber mir ging es dann auch irgendwie einfach nicht besser und das Magengrummeln ließ auch nicht nach und dann bekam ich auch noch irgendwie so hier, da musste ich ja nochmal aufs Klo, aber mich nicht übergeben und dann merkte ich so, Das ist, der nette Fakt ist, und zwar habe ich gelernt in einem Vortrag auf YouTube, dass der Enddarm nur zwischen zwei Aggregatzuständen unterscheiden kann. Und zwar zwischen gasförmig und fest. Wenn es flüssig ist, muss das Ding geraten und dann geht es meistens schief. Ja, okay. Gut. Deswegen erkennt man merkt es ja, ob es gar... Also, ja, ist richtig, Dr. Mohart. Das ist völlig korrekt. Ich muss auch mal hier an diesem Podcast beteiligen. Wie auch immer, merkte ich dann so, irgendwie bist du ist wohl doch jetzt Magen-Darm. Und hab dann abends auch noch Fieber bekommen und eine Frau kam aus der Kita und sagte, hier, da hängt auch ein Zettel in der Kita, in letzter Zeit vielfach Magen-Darm-Infekte, wenn Kind krank, dann bitte zu Hause lassen und nur mit Gesundschreibung vom Arzt wiederbringen und so. Also relativ klar, da kam es dann irgendwie her. Das sind halt Virenschleudern, die Viecher. Genau, sattelte sich dann irgendwie auf. Im Moment ist ja auch irgendwie Noro sattelte sich dann irgendwie auf, also sowieso geschwächt. Ich hatte irgendwie viel Stress vorher, weil Examensvorbereitung, gerade Probeexamen geschrieben, so die ersten Probeexamensklausuren wieder bekommen und das war alles ganz fürchterlich. Dann sozusagen nochmal dieser Höhepunkt mit dem Spiel und dann bin ich halt sozusagen, ist mein Körper zusammengebrochen und gesagt, so jetzt ist der Stress weg, jetzt muss ich alle erstmal Tore öffnen und alle Tore erstmal krank werden. Hier, komm, Immunsystem, weg damit, brauche ich nicht, Virus, gib mir. So, dann war ich halt irgendwie 3 Tage krank, habe auch noch die ganze Unterlippe voller Lippenherpes bekommen. Also wie ich, das waren jetzt nicht so riesige Brandblasen oder so, sondern das war einfach so viele kleine Sachen, dass einfach meine ganze Unterlippe angeschwollen war. Ich hatte Glück, dass die Oberlippe nicht sonderlich betroffen war. Und das ist ja auch so eine klassische Reaktion. Lippenherpes gibt's, wenn Stress, Immunsystem schwach, dann noch Krankheit drauf und dann sprießt das Zeug. Und dann war das aber nicht alles. Auf einmal merke ich, wie so meine linke Seite tut irgendwie so weh. Also nicht so richtig weh, aber es ist irgendwie so empfindlich alles. Und dann habe ich irgendwie so ein paar Pusteln auf der linken Seite bekommen. Und habe es aber wieder noch das Wochenende überstanden. So. Und bin dann irgendwie Montag zur Ärztin. Die guckt mich so an, so, ja, könnte Gürtelrose sein. Ich so, hatten sie Stress? Ich so, ja, Probeexamen und so. Erkläre ich gleich. Probeexamen und so. Ja, haben sie auch so ein komisches, also wie fühlt sich das denn an der Haut daneben dran? Ist ja ganz, ganz eigenartig, ja, Gürtelrose. So. Jetzt habe ich auch noch Gürtelrose. Auch so eine typische, denkt man eigentlich, das kriegen alles so irgendwie nur alte Leute. Was ist das? Gürtelrose ist auch ein Virus aus der Herpesfamilie, Herpes-Zoster. Und auch wie diesem Herpes Simplex, das Lippenherpes auslöst, ist, das hat man halt und dann setzt sich das in den Nerven fest Und wenn der Körper geschwächt genug ist oder wenn irgendwie Stress ist oder keine Ahnung was, dann geht's rund. So, das kommt dann halt oder durch Sonnen-UV-Licht oder Hitze oder keine Ahnung was, wird das dann getriggert, dass so ein Ausbruch dann losgeht. Dieses Herpes Zoster oder heißt auch irgendwie Dingsbums Varicella, jetzt könnte man irgendwie schon drauf kommen, das ist Windpockenviren. Hattest du Windpocken als Kind? Ja. Dann hast du das auch in dir. Und zwar setzt sich dieses Virus, so wie auch das Herpes-Simplex-Virus, sitzt in deinen Nerven. Und wo hast du die meisten Nerven? An der Haut. Nee, Rückenmark. Ah, okay. Und hoch zum Gehirn. Das setzt sich das persistiert in den Spinalganglien hauptsächlich, sagt der Mediziner. Das schlummert da rum und wartet einfach, bis der Körper sozusagen sich nicht mehr wehren kann und dann haue ich irgendwie raus. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es wird immer schlimmer, es wird alles ganz fürchterlich, ganze Woche war im Arsch, also ist auch nicht so schlimm geworden. Also, behandelt man das? Antibiotika hilft da ja nicht. Nee, ich nehme jetzt so Virenhämmer. Okay. Das ist auch das Zeug, was man sich auf die Lippen schmiert in der Salbe, nur halt als Tabletten und da, davon irgendwie hochdosiert ganz viel. Also mit Kanonen auf Viren. Ja, also du musst halt dafür sorgen, dass das Virus aufhört, viel Rambazamba zu machen und dann muss der Körper sich halt drum kümmern, dass halt so, und was da passiert ist, du kriegst halt so Pusteln, die auch zu Bläschen werden können, aber halt dann irgendwie so um Torso, das ist bei mir auch nicht so viel, also ich habe so drei kleine Herde sozusagen, die sind nicht mal halb so groß wie eine EC-Karte, also da, das ist halt alles zwei Saarlands. Das ist ja, ist halt irgendwie alles lachhaft und wenn man da irgendwie googelt, dann findet man so die schlimmsten Sachen, ja. Diese komplette Bauch und Rücken voll und so. Das ist auch eine Sache, man darf niemals Symptome googeln. Ja, ganz schrecklich. Das ist, weil die Antwort, schön, was, Antwort ja. ist immer, du wirst sterben und zwar sofort. Ja, das stimmt. Ich würde mich gerade sehr an meine Kindheit erinnern, da gab es ein grünes Gesundheitsbuch, was ich mit großer Freude gelesen habe, weil da waren nämlich ganz viele ekelhafte Bilder drin von genau sowas. Ja. Da habe ich lange nicht dran gedacht, das ist schön, dass du mich nochmal daran, Aber das ist auch gar nicht meine Schwester. Meine Schwester ist Krankenschwester und ich musste für sie so ein Buch bestellen und hat auch so gesagt und bin dann tatsächlich bei den Geschlechtskrankheiten, die waren auch bebildert. Es ist halt so. Das ist schön. So. Glück gibt's gleich noch Essen. Ja. Das ist auch halb so wild, ja. Das ist auch irgendwie alles irgendwie so früh angefangen, da Zinksalbe drauf zu schmieren und so. Das ist alles nicht. Das Problem ist nur, dass halt, wie schon gesagt, das ist halt in den Nervenbahnen und pflanzt sich da sofort und so. Und das führt halt dazu, dass sich deine Nerven halt so ein bisschen entzünden. Und das wandert jetzt quasi so auf der linken Seite rum, so immer ein Teil ist gerade, dem geht's gerade wieder gut, ja, und dann darum herum entzünden sich dann so andere Nerven. Das heißt, und das ist auch so kein richtiger Schmerz irgendwie. Das ist einfach nur alles maximal überempfindlich. So dumpf. Ja, so ganz, ja, schon eher spitz, aber halt, oh, das ist so, wie ich so, so unangenehm lästig. Das ist echt richtig schlimm. Oh, so. Woche war schäbig genug. Jetzt kommt das nächste. Sonntagabend, jetzt, also vor ein paar Tagen, Sonntagabend, quasi Tag, bevor ich zum Arzt gegangen bin, gehe ich. Achso, übrigens, ist auch nicht sonderlich ansteckend, also jetzt keine Gefahr. Nur wenn man keine, weil die Virenansammlungen sind nicht groß genug, dazu müssen noch die Wunden offen sein, du müsstest da irgendwie randatschen. Und wenn dann jemand kommt, der noch keine Windpocken gehabt hat und auch nicht geimpft ist, was seit ein paar Jahren gibt es einen Impfstoff gegen Windpocken, dann kann das halt Windpocken auslösen. So. Also, ne, keine Angst. Ist auch nicht so schlimm. Früher sagte man, es gibt dann auch so Ammenmärchen, so, oh, und wenn sich der Aufschlag einmal um den Körper schließt, dann stirbt man. Nein, als Quatsch. Völliger Unsinn. So. Das ist ja wie die blaue Linie bei der Blutvergiftung, die sich zum Herz zieht, die auch nicht stimmt. Genau, sowas. Gut. Sonntagabend, ja komm, scheiß drauf, hier, wir bestellen Pizza bei Domino's Pizza. Immer gerne in Berlin da Pizza bestellen. Machen wir öfter mal. Du halt im Lieferdienst, Liefergebiet. Sauteuer, ja, ist richtig. Sauteuer, aber eigentlich ganz lecker. Und natürlich so moderner Internetmensch, wie man ist, bestellt man dann so und geht hier so, hier, Checkout with PayPal. Und gibt dann seine Daten da ein und sagt, ja, jetzt bezahlen. Und dann sagt er, ja, ich leite dich mal zurück. Und dann steht auf der Domino's-Webseite, es ist ein Fehler aufgetreten. Ja, na toll. Na gut, scheint PayPal nicht zu funktionieren. Dann nehme ich halt meine Kreditkarte, so Daten eingeben, zack, bestellt, Essen kommt. Bekomme dann am nächsten Tag eine E-Mail von PayPal. Ja, hier, ne? Lastschrift läuft, ne? Haben wir jetzt geholt von dieser Event, wie? Und guckt dann so, naja, vielleicht ging das ja doch durch und auf der Kreditkarte haben sie es nicht abgebucht. bis Dienstag gewartet. Nee, natürlich wurde es auf der Kreditkarte auch abgebucht. Doppelbuchung. Ich dachte so, naja, super, jetzt kannst du dich halt wieder um irgendwie deine 19 Euro hier streiten. Und geh dann auf die Domino's-Webseite und schreib denen das kurz auf. So um 10. Und hab schon, weil die auch nur so ein Kontakt-Webformular haben und nicht mit Sendekopie an mich oder so, sondern einfach nur so ein Formular, habe ich auch so überall Screenshots gemacht und bis auf den Haken gewartet nach dem Absenden, alles schön belegt, sodass ich den, weil ich innerlich schon gedacht habe, naja, jetzt passiert erstmal nichts und dann kannst du in zwei Tagen da anrufen und sagen, hier, antwortet mir doch mal, ihr Arschlöcher, ich habe das hier alles vorlegen, ich habe euch das geschickt, was wollt ihr denn? 15 Minuten später... Und ich hab geschrieben so, ja, bucht mir das mal irgendwo zurück, wo ist mir egal, wenn das euch das alles zu viel Stress ist, nehme ich auch gerne einen Gutschein, weil ich bestelle sowieso irgendwann nochmal Pizza, ich bin Fanboy. 15 Minuten später, ja, hier, machen wir, PayPal läuft am einfachsten für uns, ist deine E-Mail-Adresse auch deine PayPal-ID? Ich schreibe zurück, yo, die sagen, ja, geh mal in die Buchhaltung, läuft. 20 Minuten später, also das kam wirklich so im direkten Hin und Her, dann diese Mails, 20 Minuten später schickt mir PayPal eine E-Mail, hier übrigens hier eine Rückbuchung, ne? Müssen wir so mal wegen Geldwäsche und so mal ein paar Tage einbehalten, aber kannst du ja nehmen. Hervorragend. Ja, ist schon geil. Das war, also dafür zahle ich dann auch gerne 20 Euro zu viel für die Pizza, weil das war echt, also das war sehr guter Service, deshalb möchte ich Domino's Pizza nochmal loben, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, und das ist der ganze Aufbau zu der Frage, das war eine echt richtig dumme Scheißwoche, ja. Das wurde halt, das fing halt an mit diesem Kater / Magen-Darm und ging dann über deine Lippe explodiert bis hin zu, jetzt hast du irgendwie so eine Oma-Krankheit, Gürtelrose, überall Pizza wird doppelt abgebucht. Es war richtig einfach von vorne, von Montag bis Sonntagabend war einfach irgendwie alles scheiße. Und jetzt sollt ihr mir von euren letzten krassen Wochen erzählen. Ich überlege schon die ganze Zeit, ich weiß nicht. Mein Leben ist anders. Verarbeiten. Was heißt denn, ich verarbeiten? Ja, ich habe zwischendurch war ich auch arbeiten, habe gelernt, aber. Was ich gemacht habe? Nix. Gearbeitet halt. Nein, nicht die letzte Woche, sondern wann hattest du mal so eine krasse so. Woche so? Weil ich so jeden Tag irgend noch ein Scheiß obendrauf kam und als Sahnehäubchen wird dann auch noch irgendwie das Pizzageld doppelt abgebucht. Frage, sind das nicht eher Wochen, die man dann sehr schnell aus dem Gedächtnis streicht, weil irgendwie ich komme auf keine und ich müsste sie schon gehabt haben, aber ich komme nicht drauf. Also bei mir hat sich das jetzt so dermaßen eingebrannt, gerade weil das auch noch dann sozusagen Sonntag noch den Schlussakkord gab mit der Pizza. Ja, ich glaube, das, was mir so anhieb einfällt, ist halt so hier drei Tage vor Weihnachten ins Krankenhaus gehen zu müssen, für nichts und wieder nichts. Das ist halt eine scheiß Woche. Aber so schlimm war ja. Ja, es geht. Ich weiß nicht. So seht ihr, das meinte ich vorhin mit, das kann einfach sein, dass da nichts passiert. Ja. Aber wenigstens konnte ich jetzt noch meine Geschichte erzählen. Das war echt fürchterlich. Du wolltest einfach nur irgendwo jammern, oder? Ich hab, ich war Montag bei der Ärztin und hab das dann zu Hause erzählt und wo ich jetzt mit großen Augen angeguckt. Und dann hieß es nicht etwa, oh Gott, was machen wir da jetzt? Kann ich dir helfen? Ich darf halt keinen Sport machen, mich nicht körperlich großartig belasten, nicht in die Sonne und so. Sonne. und nein, da kam als Reaktion von der Gattin dann, was du auch immer für einen Scheiß hast. Fühlst dich besser als wir? Genau, du mit deinen neumodischen Krankheiten, naja. Ich freue mich auf folgendes Anycast, dann tatsächlich bei Folge 1000 rum. Aus dem Altersheim mit den Gebrechen, die Renke dann hat. Hab dann meine Mutter angerufen. Das ging ja schon so in die Richtung so ein bisschen. Hab dann übrigens auch meine Mutter angerufen. Um Mitleid abzuholen. Ja, auf der Arbeit. Aber da kam auch nichts. Ach ernsthaft? Nix? Ja, nur auch, ja, das ist ja nicht so schön. Und dann habe ich dir das so erzählt. Und dann war aber auch nicht so viel. Und dann hat Hilke noch meine Frau noch aus dem Hintergrund so gerufen, jetzt hör doch mal auf, du stirbst doch nicht. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, richtig. Oh. Eigentlich müssen wir jetzt... Gibt es eigentlich einen Krankheitspodcast, wo wirklich nur über die ekelhaftesten Krankheiten gesprochen wird, Folge für Folge? Ich weiß nicht. Wäre doch mal was für die Sammlung für Podcast-Ideen. Oh, ich weiß nicht, ich mag das. So ein Hypochonder-Podcast. Ich glaube, da wäre ich ganz genau, ganz also, gut weil, aufgehoben. Wenn man das hört, dann hat man vielleicht auch das Gefühl, nicht so krank zu sein. Wir beschreiben die Symptome, mit denen Sie sich morgen den gelben Schein abholen können. Ja, oder so. Ja. So. Immer gut, kleiner Hypochonder-Tipp für die Krankschreibung, immer einfach sagen, man hat Kopfschmerzen. Egal, also man sucht sich ein Symptom aus, das man jetzt irgendwie versucht durchzudrücken. Das aber nicht nachweisen kann. Genau, und dann sagt man dazu immer noch, ich habe Kopfschmerzen, weil Kopfschmerzen kommen nämlich grundsätzlich immer, ja, ist nie falsch, jede Krankheit kann immer von Kopfschmerzen begleitet werden und sorgt einfach dafür, dass man auch so ein bisschen, ja, unterstreicht sozusagen die Ambition, mit der man zum Arzt geht. Oder man hat einfach direkt einen Doc-Holiday, Punkt. Es gibt dort auch diese komprimierten Zusammenfassungen für Ärzte mit Checklisten, welche Krankheiten, welche Klassifizierung man was dafür haben muss. Und dann nimmt man sich einfach eine passende Krankheit raus und lernt die Checkliste auswendig und sagt das dann. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ja, man hat muss mir das, mal ein Student erzählt. Ja, aber so, man muss auch, das ist der ICD-10. Stimmt, genau, sowas. Genau, gibt es dann auch in der amerikanischen Variante, das ist der DSM mittlerweile 6 oder so. Also ICD-10 ist quasi jetzt das, also das ist Dingsbums Klassifizierung von der Diseases. WHO, genau. Genau, dann gibt es auch das amerikanische DSM-Diagnostics, Manual oder so. Da steht immer auch nur für Geisteskrankheiten. Bei dem gelben Schein immer zwei Versionen. Die für eure Krankenkasse, da steht der Code immer drauf. Genau, ICD-10-Code. Geisteskrankheiten stehen unter Groß F. Ist auch so unnützes Wissen, oder? Ja. Also ich google immer die Codes, weil ich will halt wissen, was der Arzt an mir vorbei verheimlichen möchte. Ja. So, weil das dann so draufschreibt. Weil es gibt halt so Kategorien wie, naja, irgendwas. So fühlt sich nicht gut. Das gibt auch so eine Kategorie. So Wischiwaschi-Dinger. Nicht spezifizierte Atemwegserkrankungen zum Beispiel. Hat halt Schnupfen. Ja, so zum Beispiel. Wenn es solche Sachen gibt, das heißt dann immer zum Beispiel F63.3 oder genau. So. Das ist jetzt irgendeine komische Persönlichkeitsstörung wahrscheinlich gerade, die ich beschrieben habe. Podcaster. Und immer wenn das so F irgendwas Punkt 0 ist, was der Arzt hinschreibt, dann sollte man ein bisschen hellhörig werden, weil Punkt 0 ist immer die Oberkategorie. Wenn das halt nicht genauer weiß, ja, machen wir erstmal lieber Punkt 0, wenn es vielleicht ein bisschen unspezifisch ist. Denn wenn er eine ganz genaue Diagnose hat, dann macht das ist die Nummer hinterm Punkt auch immer da. Mhm. Ja. Ja, das kommt. Wenn man irgendwie an einem Lehrstuhl für Kriminologie gearbeitet hat, dann kriegt man diese ganze Persönlichkeitsstörung und so. Muss man wissen. Die kriegt man dann. Ja, ja. Ja. Haben wir mal ganz viel mitgearbeitet. Ja. Mhm. Ansonsten, ja, Fußpilz habe ich nicht. Läuft bei mir, würde ich sagen. Das ist sehr schade. So ein Fußpilz kann man immer noch gerne mal mitnehmen. Ich hatte noch nie Fußpilz. Und das könnte ich jetzt also ausfüllen. Also in der M10, aber... Nee, ist nicht so lange her. Das heißt, ich fand es sehr faszinierend, dass man Fußpilz mit Tabletten wegmachen kann. Nachdem mir mehrere Ärzte gesagt haben, das werden sie nie wieder los, gab ich dann zu einem Arzt, sagen, du nehmen sie die Tabletten, 2 Wochen, zack, weg. Okay. Nach jahrelangem Leiden, ja. Nee, ich bin immer... War sehr schön. Ich bin auch immer der Fußpilz oder danach, dass es dann weggeht? Dass es wegging. Okay. Nach Ankündigung, dass es nie weggehen würde, ne? Ist doch schon schön. Ich bin immer dermaßen unachtsam und habe immer irgendwie so Badeschlappen in öffentlichen Bädern dabei, aber benutze die dann nicht richtig und so. Ja, und also wenn die rauskommst, morgen und so Krempel, ja, ja, klar. Morgen glüht der Fuß und weiß nicht, alles fällt ab und ich, aber bisher zum Glück nicht. Ich hatte passiert. Bisher nur toi, Klopf auf Holz. Man muss den ganzen Kram auch wirklich umarmen. Dann hat man, also wenn du die ganzen Bazillen umarmst, hast du am Ende weniger. Ich will ja nicht mal sagen, das können sogar nicht mal Spanplatten, sondern sogar Papier sein. Ja. Das ist der 6 Euro IKEA Lack. Lack. Ja. Der ist aus Papier, glaube ich sogar. Weiß ich nicht, ist mir egal. Ja, das ist Pappe innen drin. Das ist das, woraus auch Türen gemacht werden. Billige Türen. Die sind auch aus so einem Pappe-Press. Ja. So. Dennis, hast du noch eine Krankheit für uns? Wir sammeln gerade. Morbus Berger habe ich zum Beispiel. Das ist meine. Es ist jetzt irgendwie diesen fancy Kram, wo man das ist. Nein, wir reden jetzt von richtig schönen Alltagskrankheiten. Alltagskrankheiten. Die stinken, die Ausschlag machen. Ach schade, ich hätte jetzt vom Loch im Kopf berichten können, das mir reingesägt wurde und niemand weiß warum. Was? Aber naja. Erzählen Sie. Berichten. Okay. Kurzfassung der Geschichte, ich habe sie mittlerweile geprobt, weil wer mich genauer ansieht, wird feststellen, da ist eine Beule auf meinem Kopf. Das kann man bei bestimmten Lichtverhältnissen sehen. Manche Menschen entdecken sie erst nach vielen, vielen Jahren, manche nie. Ist entstanden, als ich jugendlich war und feststellte, da wächst eine Beule auf meinem Kopf. Aus anderen Gründen, gebrochener Arm, lag ich im Krankenhaus und fragte mal so nach, könnt ihr mal gucken, was das ist? Die wird immer größer. Habe mich ins CT gesteckt, Ergebnis, keine Ahnung, könnte was Schlimmes sein. Erfahren Sie Montag, es war Samstag. Schön. Am Montag Aussage, ist vermutlich nichts Schlimmes, können wir nicht genau sagen, gehen Sie in die Spezialklinik. Die wissen es dann. Bin in die Spezialklinik gegangen, die haben gesagt, oh, das ist was Schlimmes, wir müssen sofort aufschneiden. Ich wurde dann operiert, schlimmste Operation meines Lebens. Laut OP-Bericht wurde ein 5-Mark-Stück großes Loch in meinen Kopf geschnitten und wieder ausgefüllt. Also es gibt auch noch eine Narbe auf meinem Kopf, wo das quasi weggeklappt wurde, die Haut. Mit Drehgips. Um den Kopf auf meiner Stirn mit einem Loch, das da geblieben ist, ne? So. Das da rauszuschneiden, was immer da war, sage ich deswegen, weil niemand hat bis heute belegen können, was sie dort rausgeschnitten haben, denn die Histologie, also die Untersuchung im Labor, ist verloren gegangen. Was ein großer Spaß ist, wenn man eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder andere Dinge abschließen möchte, denn die wüssten gern, was da eigentlich rausgeschnitten wurde, es weiß aber niemand. Oh Gott. Alle Versuche, diesen Bericht zu bekommen, sind im Nirvana geendet, das haben wir verschiedene Ärzte versucht. Oh Gott. Lustig bei der ganzen Geschichte war dann, nachdem es dann rausgeschnitten war, war mein Kopf halt plan, wie es sich gehört. 2 Jahre später war die Beule wieder da. Exakt so groß, wie sie war, bevor sie rausgeschnitten wurde. Danach ist sie nicht mehr gewachsen. Ich habe es mehrfach untersuchen lassen durch weitere CTs. Sie ist jetzt beständig da. So, sie hat sich also nicht beirren lassen. Trotz Wegschneiden ist sie wieder gekommen. Ich weiß nicht, was es ist. Ich bin bisher nicht daran gestorben. Es gibt keine Anzeichen daran, dass es irgendwas Schlimmes gewesen sein könnte. Aber ich lag dafür 2 Wochen im Krankenhaus, wurde ganz schön durch die Mangel genommen und mir fehlt jetzt etwas Knochen. Was wuchert da? Also wuchert da Knochen? Oder? Das weiß man ja nicht. Es ist ja nicht nochmal reingeschaut worden. Okay. Also wahrscheinlich ist es beim Zusammenheilen wieder irgendwie komisch zusammengewachsen und witzigerweise in der Form, wie es vorm Rausschneiden war. Tja, lustig. Auch interessant. Ja. Ich höre mich doppelt. Das liegt an Skype. Skype. Hör auf. Hör auf! Ja. Hör mir gerade so einen kleinen, ich möchte fast sagen, alpenhaften Echo-Effekt, der jetzt schon wieder weg ist. Ja, siehst du? Na. Gut, ich schreite mal kurz zur Tat. Ihr könnt ja nochmal kurz hier euch austauschen über andere Wucherungen. Wucherungen könnte ich auch noch. Mache ich beim nächsten Mal vielleicht. Krankheiten ist ein Thema, da habe ich viel zu erzählen. Ich habe noch 3 oder 4, das hebt mir noch ein paar. Ich habe auch noch ein paar. Ich hab nichts Fensiges, ich hab halt Asthma und meine Güte. So. Ich hab halt richtige Krankheiten, nicht wie ihr so Alltagsleiden. Ja, das war jetzt bei mir kein Alltagsleiden, das war schon was Besonderes. Ja, stimmt, das stimmt, wenn man halt da. Das möchte man nicht allzu oft haben. Aber vielleicht könntest du das Lock nutzen, um so eine Gehirn-Computerschnittstelle direkt zu andocken. Ja, ich habe da halt leider dummerweise nichts einbauen lassen in dem Moment, wo es drauf war. So ein USB-Port. Ja, gab es damals noch nicht, war 1998, glaube ich, 97. Oder gab es das da schon? Ja, das ist vielleicht so eben. Wann kam USB? Weiß ich nicht. Auch 98 oder so? Nee, ich glaube, USB habe ich zum ersten Mal in einem ersten iMac gesehen und den habe ich gesehen so rum, war der nicht 2001? So darum, ja. So, ich habe jetzt einfach ein Druckmittel. Solange ich nicht auf die A-Taste drücke, bin ich vor diesem Teller verschont. Die Wurst ist da. Ich greife auch mal zu meinem Wurststapel. Leute, ernsthaft, muss ich jetzt das wirklich probieren? Das riecht so lecker. Lecker. Und zwar, bitte. Diese Konsistenz ist doch schon widerlich. Wir machen jetzt einen Blindtest. Du siehst hier auch keine Pistazien. Ich habe nämlich, es ist eine Wurst dabei, die Pistazien hat, wie du mittlerweile festgestellt hast. Ich habe es aber so rausgeschnitten, dass es nicht erkennbar ist. Ich möchte jetzt, also ich habe hier 4 Wurstsorten in so kleine Häppchen aufgeschnitten, jeweils 2 Scheiben liegen davon da. Ich möchte, dass du erstmal nur jeweils eine probierst. Denn es und da sind das wirklich? Ja, komm, da kommst du schnell durch, das ist auch nicht weiter schlimm. Aber was hat denn der Zweck dieser Aktion eigentlich? Ja, das erfährst du dann, Dennis. Du musst einfach jetzt auch mal ein bisschen dein Urvertrauen zu uns. Ich misstraue euch. Das ist das mal voll reinhauen. So, und dann einfach mal probieren. Und einfach mal eine sensorische Prüfung machen, wie wir. Sensorische. Alter, ich habe Schmirgelpapier als Zunge. Einfach mal anschauen, ja, einmal kurz beschreiben, was du siehst, vielleicht mal kurz dran riechen. Labrige Wurst. Und dann ein Stück essen. Einfach mal so rum, fangen Sie doch hier an. Guck mal, das hat sogar Löcher und da sind schwarze Punkte drin. So, da sieht man ein bisschen Textur hat diese Wurst, ja. Nimm mal als erstes Stück und ess mal. Guck mal, das ist schon so. Ist doch einfach mal. Ja. So. Ist schon ein bisschen schleimig, aber. So. Ich vergiss es, ich esse nicht mehr. Ja. Nur die 4. Dennis, es wird sich gelohnt haben. Am Ende wird es sich gelohnt haben. Das du musst einfach nur vertrauen. Okay, das war jetzt. Standard-Mortadella, nichts Besonderes gespürt, irgendwas. Ich hab's an der Zunge vorbeigeschmuggelt. Also, nee, hast du irgendwas Besonderes geschmeckt oder würdest du sagen, Mortadella? Labbrig. Irgendein Gewürz, das du besonders rausgeschmeckt hast, sowas will ich wissen. Ansonsten, wenn du sagst, das Mortadella, dann ist okay, dann nimm die nächste. Ja, es war normale Mortadella, ja. Okay, machen wir einfach weiter, nimm das nächste. Es ist noch hier, das ist eklig. Ich mache mir auch mal die zweite Packung auf hier. Ja. Da bin ich erst irgendwas gespannt, wer das so ist. Meint? Schön. Besonderheiten. Ja, Mortadella halt. Weiter. Welche ist die vegetarische oder die vegane? Ist. Guck mal, die ist jetzt noch. Die ist sehr dünn. Warum ist die dünn und die anderen nicht? Weiß ich nicht. Aber die ist fein halt. Nein, das sieht jetzt aber schon mehr nach Testung. Also, da hat er auch mal kurz hier die Konsistenz überprüft, leicht drin gerupft. Das ist definitiv anders als die anderen. Mehr schinkenwürstiger. Mhm. Also mehr, das gefühlt mehr, glaube ich, mehr Fleisch. Ja. Die anderen ist mehr aufgefickter Boden drin. Mhm. Und jetzt die letzte. Ja. Mhm. Ja. Das ist wirklich schon. Das ist billig, Mortadella. Das ist die billige. Das war die billige. Bäh. So. Denn es hat ja schon halb erraten, was wir mit dem gemacht haben. Ich habe hier irgendwo eine vegetarische Wurst runtergewürfelt. Ja. Soll ich raten, welche? Ja. Die da. Die da. Okay. Du weißt es natürlich nicht mehr. Ich weiß es, welches ist. Das ist natürlich, jetzt kann man jetzt nicht zeigen, aber es gab viel Würste. Und Dennis hat bei einer gesagt, ja, das ist mir zu anstrengend jetzt. Ja. Quatsch. Dennis hat bei einer gesagt, ah, die ist so dünn, die ist anders, die schmeckt auch ganz anders. Nee. Das war geräucherte Putenmortadella. Die so komisch war. Okay. Genau. Das hier vorne ist die von der Theke mit den Pistazien drin. Okay. Die ist von der Theke. Das hier. Ja. Ist die wo du von der gesagt hast, dass das die vegetarische Wurst sei, das ist die billige. Und die du als billige enttarnt hast, das ist in der Tat. Die vegane? Vegetarisch. Vegetarisch, okay. Ist das die von Lidl? Nee, das ist von Rügenwalder. Okay. Die von Lidl ist zu grob. Da war mir, da hatte ich zu sehr Angst, dass du die sozusagen schon, weil die so anders aussieht als die anderen, dass du es direkt erkennst. Der Witz ist aber, du hast es völlig falsch eingeschätzt in diesem einfachen Blindtest. Das war nicht immer ein Doppelblindtest, ja, sondern einfach da haben wir jede Menge. Und wenn du genau hingeschaut hättest, ja, das war, damit ich es mir merken konnte, habe ich hier eine Wurst so ein bisschen über den Tellerrand hinausgelegt, damit ich mir merken konnte, welche die vegetarische war. Denn seit 2 Monaten oder so gibt es auf dem Markt im großen Stil von Rügenwalder und auch von Eigenmarken, von Discountern vegetarische Würste. Also so im Sinne von Aufschnittwürste im größeren Stil. Aber die hat wirklich eklig anders schmeckt. Die anders ist, also irgendwas ist da anders geworden. Cornelis hat sich vorbereitet, der wird gleich mehr dazu erzählen können. Die anders ist als so diese, was man sonst so aus dem Bioladen kennt, hier vegane Wurst, keine Ahnung. Oh, schmeckt richtig wie Fleisch und schmeckt am Ende doch ganz anders. Genau. Einmal Tofu-Wurst. Das ist schon, ich muss mal echt mal sagen, was Rügenwalder da gemacht hat, ist halt irgendwie so ein Geniestreich, wenn nicht, weil es schmeckt original wie Mortadella, es ist wirklich kein Unterschied feststellbar. Also es schmeckt wie Mortadella, halt aber wie die billige, Punkt. Ja, genau, aber es schmeckt, die besteht aus Ei, also sehr viel Ei ist drin, irgendwie über 71% Ei oder so, dann Rapsöl und dann halt irgendwie ganz viel Voodoo und Chemikalien, damit das so zusammenhält und ein bisschen Farbstoff wahrscheinlich, damit das ein bisschen rosa aussieht. Ja, also farbtechnisch sieht das tatsächlich künstlicher aus als die anderen. Ja, ist ein bisschen hell. Ja, auch so ein bisschen rötlicher auf jeden Fall. So hellrosa. Aber ich fand das, musst du schon echt sagen, als ich das gesehen hatte und irgendwie dann mal probiert habe, ich fand das schon sehr erstaunlich, wie nah das tatsächlich so einer Wurst kommt, obwohl da irgendwie bis auf Ei sozusagen nichts anderes Tierisches drin ist. Und Rügenwalder plant irgendwie das ganze Sortiment so nach und nach da das Fleisch irgendwie auszusortieren, das ganz klein zu halten und sehr viel davon zu verkaufen, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass es einfach günstiger ist, Ei zusammenzurühren, als tatsächlich irgendwie verarbeitetes Fleisch zu nutzen. Und irgendwann ist die Lebensmitteltechnik so weit, dass man auch Ei künstlich machen kann. Und die verkaufen jetzt wohl schon von der fleischlosen Mortadella mehr als von der echten. Ja, cool. Ich bin da, also das hat mich irgendwie so, das war so ein Moment, als ich das irgendwie probiert habe, da war ich völlig geschockt und durcheinander. Ich wette jede beliebige Geldsumme drauf, dass man bei einer anständigen Doppelblindverkostung, dass es keiner rausschmecken kann. Ich wette, dass keine Sau rausschmecken kann. Also ich weiß nicht, in welchem Beitrag ich das gesehen habe. Es gab Grügeweiler. Die haben gesagt, die forschen daran schon ein paar Jahre. Ja. Und immer halt auch Doppelblindtests. Und die haben gesagt, wenn irgendeine bestimmte Quote erreicht ist, geht's auf den Markt. Und die sind halt jahrelang so rangegangen an diese Quote. Und irgendwann war es halt so weit, dass das. Ja. Also sorry, es ist nicht erkennbar. Für einen Metzger könnte es vielleicht noch der ja, oder 20 so ein Mensch, der ausgebildet ist, genau, so ein Sensorik oder so. Das aber für Otto Normalverbraucher ist das halt relativ, das ist Mortadella, Punkt. Ja, das hat mich echt nachhaltig schockiert. Also ich meine, hast du schon mal so oder habt ihr schon mal so vegetarische, vegane Würste aus dem Bioladen so gegessen? Ja, es ist halt so nicht gut. Also ich muss tatsächlich sagen, bisher nicht, weil ich irgendwie die Idee bescheuert finde, dass ich, wenn ich schon vegetarisch bin, diese Wurst nachbilden muss. Ja. Weil es gibt geile vegetarische Essen, es gibt auch leckere Sachen mit Tofu, die eben nicht in Wurstform gepresst sind und damit Wurstgeschmack durchsetzt sind. Fand ich bisher immer ein bisschen bescheuert. Ich hatte die auch bisher nicht probiert, bis auf eben. Und bin doch ein bisschen begeistert. Ich bin jetzt nicht so der Mortadella-Fan an sich, aber es funktioniert. Aber hättest du mir nicht andere Schinken auf die Nase setzen können? Nee, das ist der einzige, bei dem ich sozusagen zutraue, nur von der Mortadella bin ich ja bisher restlos überzeugt. Ich wollte so sehr, dass es mich schockiert. Du hast doch nur ein Vorrat gesucht, einfach 3 Kilo Mortadella zu kaufen. Ja, das große Problem ist jetzt, da liegen jetzt ungefähr nur ein halbes Kilo Mortadella in deinem Kühlschrank und du magst keine, wie du mir gerade. Nimmst du mit einfach? Ja, jetzt muss ich die mitnehmen. Naja. Du hättest mich auch vorher fragen können. Was ich ganz witzig finde, ist, dass der Chef von Rügenwalder sagt, dass die Wurst die Zigarette der Zukunft ist oder sowas. Ja, stimmt. Der hat dann auch so ein paar Thesen rausgeklatscht, um das besser zu vermarkten. Ja, ja. Und die Wurst wurde unter Beratung von Vegetarierverbünden oder sowas entwickelt. Mhm. Ich habe jetzt nicht rausgefunden, warum sie so unbedingt sonderlich gut schmeckt. Das ist wahrscheinlich ein bisschen Geschäftsgeheimnis. Aber es ist ganz spannend, dass sie vom Stand weg 30 Produkte auf den Markt bringen können, für die sie fertige Rezepte haben. Die haben wahrscheinlich jahrelang geforscht halt, wirklich. Ja, und verdienen bereits jetzt 100 Millionen vegetarischen Produkten und vermuten, dass der Markt relativ schnell eine Milliarde da einholen wird. Naja, das ist halt, wieso man, du fragst halt, wieso man also fleischlose Produkte wie Fleisch gestaltet. Ja, ganz, weil es einfach, weil die Menschen auf Fleisch nicht verzichten wollen, aber es eigentlich per se ethisch schon ein Tick verwerflich ist, was da passiert. Und Rügenwalder ist ja auch nicht unbeteiligt an der Nummer. Und wenn du den Leuten sowas kannst, das einzige Problem ist halt immer noch mit die Eiproduktion, ist halt nicht das Humanste, aber auch da, Lebensmitteltechnik, irgendwann in 10 Jahren kannst du Eier künstlich herstellen. Am Ende, Fleisch ist ja nichts anderes als Eiweiß. So, das ist ja klar, das kannst du aus Hühnereiern produzieren. Einfach zusammenkloppen irgendwie. Also schon anders, aber ja. Aber sozusagen das, was irgendwie offensichtlich für Konsistenz und Geschmack verantwortlich ist, ist irgendwie Eiweißverbindung. Also gerade wenn du so Wurst hast, bei so richtig Steak wird es natürlich schwierig, weil das halt irgendwie Muskel ist. Das ist halt einfach eine ganz andere Konsistenz. Aber auch da ist das Labor schon relativ weit. Ja, schauen wir mal. Also ich bin immer noch schockiert davon, wie sehr man da keinen Unterschied schmeckt. Also zumindest ich mit meiner kleinen armen, unerprobten Zunge nicht. Ich hatte diesen Punkt auch mal, Cornelis, dass ich gesagt habe, ich habe auch mal ein paar Monate mal vegan gelebt und esse auch sehr, sehr wenig Fleisch in den letzten Jahren generell. Weil ich in so einem Halb-Vegetarier-Haushalt lebe irgendwie. Und ich habe auch mal gedacht, naja. Du isst Fleisch nur halbtags oder was? Ich will gar kein Fleisch essen. Warum soll ich mir denn irgendwas holen, was wie Fleisch ist oder wie Fleisch sein möchte? Ja. Das kann ja auch was ganz anderes daherkommen, wie zum Beispiel so Soja-Dings, Medaillons gibt's ja auch oder so Geschnetzeltes und so. Soja-Schnetzel, ganz hervorragend, kann man auch super ganz klein, so granulatförmig kaufen und dann damit irgendwie so Bolognese anrühren oder sowas. Das will ja kein Fleisch sein. Ja, das geht doch auch. Aber ich glaube, der Punkt ist tatsächlich, dass das oder ne, der Punkt ist tatsächlich, das ist was für Leute, die eigentlich Fleisch wollen. Die wollen, und wenn sie was anderes nehmen müssen oder können oder sollen oder so, dann zumindest was so dargereicht wird wie so richtiges Fleisch. Ja, aber ganz ehrlich. Man könnte jetzt auch anführen, dass so die ganze Fleischherstellung natürlich auch eine gewisse Tradition hat, geschmacklich von der Würze her etwas Bestimmtes zu erzeugen. Was ich auch, also ich bin persönlich, ich finde auch diese Mortadella schmeckt mir einfach nicht so gern. Ich mochte als Kind schon keine Mortadella, aber der Geschmack ist ja etwas Besonderes, was Eigenes. Mhm. Und den zu erhalten ist natürlich schon toll. Das heißt, ich glaube, der Schnitzel an sich ist ja schon ein geiles Gericht. Ja, das schmeckt einfach gut. So. Was aber auch viel mit den Würzen zu tun hat, genau. Und mit dem, wie es so gemacht ist. Und gerade, also was ich glaube ich nicht vorstellen kann, so Aufschnitt kann ich mir gut vorstellen, aber so wenn ich mir so die polnische Wurstvielfalt anschaue, ich weiß nicht, ob man das wirklich. Also das Schinken Krakauer aus vegetarisch, das. Ja, so ein bisschen, ha? Aber. Ist schon geil. Aber vielleicht kommt man einfach wieder dahin, dass einfach Fleisch das Highlight der Woche ist. Und nicht halt jeden Tag. Also ich hätte damit kein Problem. Ich versuche das auch. Ich versuche eigentlich so pro Woche zweimal Fleisch zu essen und esse auch in der Mensa regelmäßig bewusst das Vegetarische, was eigentlich interessanter und vielfältiger ist. Da haben sie mehr Auswahl, mehr Überraschungen, mehr neue Sachen und es sieht zwar doof aus, klingt komisch, aber schmeckt gut. Ja. Vielleicht mal ganz kurz, ich habe mir zwei Sorten heute gekauft, die Rügenwalder vegetarische Schinkenspieker und dann noch eine Konkurrenzsorte und tatsächlich die Konkurrenz hat es nicht drauf. Es gibt hier von Heiler, die nennen sich auch ganz bescheiden wie Salami, also wie Salami. Okay. Das schmeckt aber nicht wie Salami, sondern das schmeckt einfach nur scheiße. Ja. Das ist anscheinend dann relativ flott zusammengerührt worden und das ist einfach so ein Stück Geschmackspappe. Nicht kaufen, da ist Rügenwalder schon weiter. Aber was ich mir da bei der Sache jetzt hier frage, ist eigentlich, da sitzt jetzt ein Konzern, der sich dann dumm und dämlich dran verdient, könnte man nicht damit eigentlich auch so Sachen wie Nahrungsmittelknappheit in anderen Regionen bekämpfen? Das Witzige ist, sie reden davon. Also sie sagen, wenn alle Menschen so viel Fleisch essen würden wie wir oder essen wie wir, können wir 5 Milliarden ernähren. Wenn sich die Menschen vegetarisch ernähren würden, könnten wir 12 Milliarden Menschen ernähren. Also so ein gewisser Ansatz scheint da ja schon hinterzustecken. Ja, aber trotzdem, aber was kostet diese Mortadelle? Die kostet doch mehr als normale. Nee, die war nicht. Ich weiß nicht, war die jetzt nicht. Nee. 1,29 habe ich bezahlt. Genau, 1,29 okay. Auch bei Kaiser. Also ist, glaube ich, so auch der Preis, den Rügenwalder für seine normale in Anführungsstrichen Mortadelle haben will. Die ist natürlich in der Herstellung wesentlich günstiger. Mhm. Also ohne da jetzt vertiefte Kenntnisse zu haben, liegt das einfach auf der Hand, wenn du da ein bisschen Ei zusammenrührst mit ein paar Chemikalien, die du irgendwie aus dem Chemiebaukasten zusammengesucht hast, wird das einfach nicht so teuer sein. Hast du auf die Zutatenliste mal geguckt, was da so draufsteht? Können wir machen, kann ich kurz holen. Mal kurz, bitte. Ja. Ich glaube, sie sogar hier. Wird auf jeden Fall billiger sein. Also auf jeden Fall, der Anreiz hin vom, nee, ich hol schon. Ich wollte dir nur. Achso, ich hätte sie auch zahlen, aber mach ruhig. Achso, du konntest jetzt sagen. Nee, mach ruhig, ihr habt ja das Zeug da auch. Lest dann mit. Der Punkt ist, Dennis, hör mir im Weggehen mal kurz weiter zu. Das wird schon sehr viel billiger sein und gerade Rügenwalder hat er, die müssen wir jetzt leider immer so ein bisschen hervorheben und besprechen, weil die halt irgendwie da auch medial sehr vorgeprescht sind in den letzten Wochen. Haben natürlich auch einen kurzfristigen Gewinn davon, weil sie ihre Produktionskosten stark senken und sie fahren so ein bisschen auf der Bio, alles ist gesund und hier weniger Fleisch und hört mit dieser Herzinfarkt muss aufhören Welle mitschwimmen, um sich da auch nochmal so ein bisschen und so ein bisschen Greenwashing und so ist natürlich auch mal mit drin. Das sind natürlich alles kurzfristige Vorteile, aber generell muss man schon sagen, ist da halt auch was dran, wenn wir weniger Fleisch essen. Ist halt für alle mehr da, weil halt in so ein Tier, wir hatten das auch schon mehrfach besprochen, wenn du in so eine Kuh, wenn du ein Kilo Kuh auf deinem Teller haben willst, musst du irgendwie 6 bis 8 Kilo anderes Futter in die reinstopfen. Das plus Wasser ohne Ende. 1000 Liter Wasser, genau. Genau, aber jetzt mal nur rein von dem, und da ist irgendwie Hühnchen und Fisch sind irgendwie noch so das Geringste, da musst du auf ein Kilo, aber immer noch 4,5 bis 5 Kilo sozusagen anderes gutes Essen, was ja auch sowas ist, so Soja, viel Protein und so pflanzliche Stoffe reinkippen, damit halt ein Kilo davon übrig bleibt. Das ist halt eine maximale Verschwendung. Das ist halt irgendwie totaler Luxus. Eigentlich. Andererseits, wenn wir sozusagen die Hälfte zurückfahren, oder wenn wir einen Teil Fleisch zurückfahren, als Welt, ja, entstehen auf der anderen, wenn wir jetzt nur von Hühnchen ausgeben, mit der noch besten Verwertungsrate, entstehen halt 4,5 andere essbare Teile. Also da ist schon eine Menge sagen wir mal, Sparpotenzial drin, ohne dass man zumindest geschmacklich auf was verzichten müsste, wie an diesem Beispiel klar wird. Also ja, ich frage, was eigentlich passieren würde, wenn per Dekret einfach Mortadella als vegetarische verkauft werden würde, ohne dass es draufsteht. Naja, also, Leute würden es dann auch essen. Also vorne steht drauf, aus hochwertigen Proteinen und wertvollem Rapsöl, was lustig ist halt, in Sachen ungesättigte Fettsäuren ist auch schon mal... Nee, was waren die guten? Gesättigten oder ungesättigten? Ungesättigt. Genau, die sind ja mehr drin als die Gesättigten hier. Ja. Ist schon mal, ne? Und was an der Zutatenliste ist, halt Eiklar, 71%. Ja. Ich glaube, was mir als erstes auffällt, es sind keine E-Dinger drauf, sondern es ist halt hier... Ja, aber E ist auch nicht mehr erlaubt. Du darfst nicht mehr nur E deklarieren auf der Packung. Okay. Es ist natürliches Aroma. Es ist nicht naturidentisch, es ist nicht Aroma, es ist natürliches Aroma. So, das einzige Wort, was mir irgendwie jetzt direkt als erstes so komisch wirkt, ist Xanthan. Xanthan. Ja. Was ist das? Das ist ein... Ist nicht auch... Ein Polysaccharid. Das ist... Polysaccharid, Zucker. Zucker, ja. Das ist ein Verdickungs- und Gelliermittel. Genau, Johannesbrotkernmehl, auch Standard, klassischer hier Stabilisator. Das ist übrigens E415, ne? Also so viel zu E-Nummern. Ja. Also man darf halt keine das E-Nummern mehr deklarieren, also nur E-Nummern. Weil früher stand da mal drauf, E451, E453, genau. E359 und keiner wusste, was gemeint ist, sondern man halt irgendwie erstmal diese E-Liste googeln musste. Deshalb musste jetzt immer ausgeschrieben sein, die tatsächliche Zutat muss ausgeschrieben sein. Und dann kann man in Klammern, wenn man will, die E-Nummer noch dazu schreiben. Aber braucht es halt nicht, wenn es eh ausschreiben muss. Ja. Klingt ja auch viel schöner eigentlich so. Ja. Ich weise nochmal darauf hin, falls es da irgendwie erboste Kommentare von der Fleischlobby geben sollte. Natürlich, das ist eine Milchmädchenrechnung. Auch das Huhn, das die Eier legt, aus dem der Eiklar gewonnen wird, um hier die Wurst herzustellen, muss auch gefüttert werden. Natürlich, ganz so einfach ist es nicht, ist mir auch bewusst. Mit dieser Sache von auf ein Kilo Fleisch verzichten und dann 4,5 Kilo anderes Essen haben. Aber die Richtung ist ja eindeutig, in die es geht. So. Das ist gesamtgesellschaftlich eigentlich nur zu begrüßen. Und ich finde das auch so ein bisschen ekelhaft, dass ich bis auf den Greenwashing-Aspekt, den man natürlich immer anprangern kann, hier Rügenwalder gar nicht so viel vorzuwerfen habe. Das finde ich gerade selbst ein bisschen ekelhaft. Einzig nur Kerner kann man ihn vorwerfen. Ja gut. Ich finde das nicht schlimm. Ich finde, man kann auch Firmen einfach gut finden, weil Firmen sind auch nur Konstrukte von einer Gruppe von Menschen, die was machen. Möglicherweise einfach auch mal nicht ganz so schlimme Dinge, nur weil es eine größere Firma ist. Ich weiß nicht, ob man da jetzt sich schämen muss. Lassen wir sie einfach mal machen. Mich interessiert ernsthaft, wie sie das produzieren. Ich würde das gerne mir mal anschauen. Mach mal ein Praktikum bei Rügenwalder, Dennis. Weil ich glaube, der Trick ist halt weniger die Chemikalien hier, weil die sind halt, also sind halt Verdickungsmittel. So der klassische Krempel, um halt... Ja klar, du musst ja halt aus Eiklar erstmal irgendwas herzaubern, was halt irgendwie undurchsichtig ist und dann auch noch irgendwie so in eine Form gepresst werden kann, dass das auf Scheiben steigen kann. Genau, die Farbe ist halt hier Karotin, so Karotten, Krempel. Das ist halt so, ich glaube, der Trick ist, glaube ich, in der Verarbeitung, wie du das zusammenkippst und irgendwie in Wärmeverhältnisse und zusammen... Und das Aroma. Also natürliches Aroma heißt, dass natürlich in Stoffen kann, also auch Fußpilz sein oder Holz. Holz kennt man ja mit Erdbeer, dass man aus Holzspänen Erdbeeraroma machen kann. Macht ja nichts, wenn es schmeckt und nicht giftig ist, finde ich es okay. Ja. Ich habe mir vor kurzem so Getränkedosen aus dem Alexa geholt. Im Edeka, im Alexa gibt es halt Getränkedosen aus USA und UK. Ja. Und da sind tatsächlich so, die Cola, die ich da getrunken habe, war natürlich mit dem High-Glucose. Ah ja. Mais-Sirup. Ah. Und natürlich den Sweetums. If you can't beat them. Ja. Sweetums. Und den mit den nicht natürlichen Aromen. Den künstlichen Aromen. Also, denkst du dir, hast du diese Cola getrunken, hast du so. Und danach musste ich jetzt mal 2 Stunden lang um den Block laufen, um diese Energie abzutrainieren. Das ist schon ein bisschen fies. Aber diese High-Glucose knallt doppelt. So viel dazu. Mhm. Ja. Aber lustig, dass sie das halt trotzdem immer noch in diese Ökoschiene werbetechnisch werfen. Ja, wie denn sonst? Es ist doch genau, wo willst du denn sonst hin, das Marketing Ja, aber halt, unterstützt du vom Vegetarierbund, da hast du schon mal die halbe Zielgruppe abgeschreckt. Aber es ist nicht Bio, witzigerweise. Ja, das muss es ja nicht sein. Das kann man ja, und dafür kann man auch nette Produktentwickler vorne drauf sehen, das finde ich auch ganz interessant. Katrin Kotziol und Thomas Becker. Wie ist das? Sind da die Freaks, die das gemacht haben. Das ist bezweifelt. Also angeblich. Das habe ich zwei Chemie studiert oder so. Egal, aber es ist Produktentwicklung vorn drauf zu packen, na gut. Waren vorher in der DDR Fußbodenindustrie tätig. Fußbodenbelagindustrie tätig. Ja. So. Wieso in der DDR? Die kommen uns mal zwischen an. Das war der Gag, weil es in der DDR sogar hier Linoleum Fakes gab's. Es gab billige Linoleum-Imitat. Ja. Das ist kein Scherz, es gibt Linoleum in Imitate. Ja, aber Linoleum ist ziemlich teuer. Ja, aber. Echt, Linoleum ist ziemlich geil und Luxus. So. Ja, ich weiß. Auf jeden Fall. Gesehen habe ich es mal. Ja. Egal. Sind wir durch, oder? Ja. Ja, wahrscheinlich schon. Also, Fragen gibt es ja noch. Aber, ja. Dann? Ich hoffe, Depp, was war das denn? Weiß ich nicht. Ja, ich hoffe, der Punkt ist irgendwie rübergekommen. Probiert das ruhig mal. Es gibt, also von Lidl hatten wir das jetzt auch zweimal. Die schmeckt ganz okay, die sieht aber einfach nicht so schick aus und ist nicht, da ist die Konsistenz nicht ganz so gelungen. Ja, aber das ist diese Nummer mit diesem Eiweiß oder Hühnereiweiß als Grundlage dafür, das ist relativ neu. Das ist mir bei Lidl aufgefallen. Da hatte ich dieses in der Hand, da stand halt vegetarische Wurst drauf. Und dann drehe ich das um und dann steht da irgendwas mit Hühner. Mhm. Und war verwirrt für eine Sekunde. Ja, die haben das, das scheint wohl irgendwie das Neue zu sein, dass sie jetzt irgendwie gecheckt haben, wie man so Wurstbrei aus Ei mixen kann. Das aber ist genau, auf einer Wurst stand halt irgendwas, enthält Hühnchen, irgendwas Hühner, irgendwas, blablabla. Mhm. Und auf der anderen war es, dass ich mit dem Sternchen erklärt, es handelt sich nur um die Eier. Mhm. Das war verwirrend, aber es war okay, aber es ist schon lustig, dass man, wie weit die jetzt sind, sagt, Aufschnitt. Das, ja. Vorwärts immer, rückwärts immer. Genau. Das ist immer schön hier, ne? Die Morgenrot entgegen. Mortadella bleibt trotzdem eklig. Nee, ich finde eigentlich, ich muss echt sagen, ich finde. Also, ich bin da nicht so bei. Find das. Mortadella ist irgendwie. Also dieses riecht jetzt überall nach Wurst und es ist, langsam nervt es mich. Ja, das ist schon immer schon ein bisschen ekelhaft danach, so die Finger und so. Das ist schon richtig, aber ganz generell Mortadella ist eine hervorragende Wurst. Meine einzige Wurstschwäche, die auch so eklig ist, halt so Dosenfleisch. Das finde ich geil. Ach. Genau. Naja. So richtig. Ich finde eher für Sucuk und Chorizo, das ist auch geil. Oh, das ertrage ich jetzt nicht. Also aber Dosenfleisch, so richtig Frühstücksdosenfleisch ist, oh. Neulich eine Schweinesalami gegessen, die überhaupt nicht nach Salami schmeckte. Das war... Ja, das ist ja mal eine Geschichte. Ja. Nee, da war wenig so Nitritsalze drin und die schmeckte aber was... Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich bring mal Wurst mit, Dennis, und dann... Wollten wir nicht mal zusammen irgendwie hier essen? Also wir fahren nochmal nach Stettin und gehen richtig polnische Wurst essen. Oh ja, bitte. Oh, ja, so viel Knorpel. Stettin fehlt mir auch. Ich wollte gerade sagen, der Brun hat immer noch seinen Knorpel nicht überwunden. Da ist kein Knorpel drin in der Wurst. Also polnischer ging der Tag übrigens nicht. Wir waren beim Speedway-Rennen, lauter Polen sitzen im Kreis um eine Strecke aus Staub, Sand und da fahren Motorräder im Kreis und dann so kurzen Rennen und dann gibt's da jede Menge Wurst von links und rechts, wird einem alles gegrillt, um die Ohren geschmissen und ja. Du hattest Krakauer mit Knorpel erwischt. Ja. Aber das war passiert. Ja, ich muss Lulu. Ihr könnt ja aber schon mal überleiten hier. Ja. Noch Fragen? So. Ist aber ein bisschen doof, wenn er jetzt geht, wenn wir nicht Trizen fehlen können mit den Fragen. Das macht ja keinen Spaß. Na, Cornelius, hast du sie offen? Ja, ich habe sie offen. Naja. Ich kann nicht alle, glaube ich, gut beantworten, weil ich sie gerade zum ersten Mal gesehen habe, vorhin letzte. Aber so, fangen wir erstmal oben an. Ja, und zwar? 35 Fragen von ich habe seinen Namen schnell vergessen. Sekunde von Entschuldigung. Toni, sorry. Ja. Manchmal ist es halt so. Und zwar, die Sache mit der Nostalgie Heritage Farbschemas. In den USA ist es nicht unüblich, dass Bahngesellschaften manch neues Rollmaterial in Farbgebung vergangener Jahrzehnte umlackieren. Was haltet ihr bei der C-Garnitur in RAL 101 Beige oder RAL 304 Purpurrot? Das alles bezieht sich auf den Trans-Europe Express der 60er Jahre, der schon ein sehr ikonisches also Rollmaterial ist. Ich finde ihn schick, diesen Zug. Ja, ich finde den auch ziemlich schick. Andererseits kämpfen da zwei Geister in mir. Ich bin ja auch so ein Konsistenz-Nazi. Ja. Gebe ich ganz offen zu. Und ich finde das schon ganz gut, wenn so Sachen irgendwie so einen Wiedererkennungswert haben. Und ich finde ja den ICE echt schick. Das ist. Sondern seitdem sie die Zwei-Streifen-Variante auf die Ein-Streifen-Variante umgebaut haben. Ja. Früher waren es ja irgendwie so zwei Pastellfarben. Und jetzt haben wir ein ordentliches Rot. Genau. Also ich glaube, der ICE ist ein sehr schönes Stück Industriedesign. Es ist eine klare Linie. Du hast mit diesem Verkehrsrot, diesem Weiß, ist halt dieser ICE. Den kannst du halt jedem in Deutschland zeigen und der wird sofort erkannt. Das Witzige ist ja auch, dass den Velaro haben die Spanier mit blauen Streifen, die Russen mit orangen Streifen und ich glaube, es gab noch eine Variante. Ich glaube, die Chinesen mit leicht rötlichen Streifen 1:1 kopiert und auch die Innenausstattung teilweise übernommen, weil ihnen das so zugesagt hat. Das ist ja auch schon mal was wert. Ja. Ich glaube, der türkische, es gibt jetzt einen türkischen Velaro, der sieht ein bisschen anders aus. Der sieht ein bisschen bunt und komisch aus. Ja. Als mal mehr angeguckt. Aber was Nostalgiefarben angeht, die Berliner S-Bahn ist ja Nostalgiefarben eigentlich. Ja, das ist, da gab es zwischenzeitlich ja mal einen Versuch, das anders zu machen und das hat man dann nicht getan. Da finde ich es auch gut, diese Farben beizubehalten. Es ist einfach, dass die Berliner S-Bahn ist halt einfach seit 30 Millionen Jahren halt in diesem Gelb-Rotton, diesem gelblichen Beige-Rotton-Gemisch. Also es ist halt ganz gut, sowas auch durchzuziehen und ich habe auch das Gefühl, dass die Bahn die aktuellen Farben noch sehr, sehr, sehr lange so behalten wird. Ja. Über das Rot kann man sich jetzt streiten, das ist halt manchmal auch nicht so super haltbar, aber es ist zumindest ein Markenzeichen. Aber ich habe nichts dagegen, dass man gerne nochmal, wobei so ein Interregio in diesem Matsch-Türkis wäre auch nochmal lustig. Ja, das ist auch erschüttert. Ich weiß, dass ich als Kind mit dem Interregio gefahren bin und ich bin vor Glück gestorben, weil ich dieses Design so unendlich zukunftszugewandt und modern empfunden habe. Um Gottes Willen. Und es ist eigentlich nur totale Scheiße. Also ich bin jedes Mal erschüttert, genau, wenn ich so einen Zug fahren muss. Der Interregio war innen genau dieses Türkis und außen in hellblau. Ja, weiß-hellblau. Ich weiß noch, dass sie das damals unendlich abgefeiert haben mit Prospekten und mit hier, wir haben jetzt das neue Ding und ich bin da durchgegangen und es war sehr, sehr konsistent. Ich meine, alles war farblich aus einem Guss, die Schließfächer hatten die gleichen Farbtöne wie die Sitze und es gab halt einzelschaltbare Lichter pro Sitz und es war schon ziemlich modern für die 80er Jahre. Aber es war einfach nicht gemütlich und nicht funktional. Türkisgrün, die Sitz... aber wir hatten damals nichts anderes. Ja, genau, wir hatten nur Türkis, Matschlila und Gelb für die Wand. Ja. Wie ein Unfall. Die Sache mit der Bahncard bei den Privatbahnen. Meine Bahncard kann, das müssen wir da ergänzen, meine Bahncard kann ich im Nahverkehr durch die vielen für die DB verlorenen Ausschreibungen kaum noch benutzen. Wird es Zeit für etwas wie eine staatliche Überall-Bahncard? Nun, Hintergrund ist die Sache, dass die ganzen Sachen, es gibt mittlerweile fast überall Verkehrsverbünde oder gemeinsame Tarife. Und in denen kommen oft Bahncards nicht immer zur Anwendung. Oft, aber nicht immer. Zum Beispiel im Niedersachsen-Tarif kommen sie zur Anwendung. In anderen Regionen wiederum nicht. Hier im VBB nur teilweise. Kriegst du 25%. Nee, kannst du die Ermäßigte kaufen und so Krempel. Ich glaube, es wird langsam Zeit, wie in der Schweiz mit der Halbtax und dem Generalabo. Aber ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil, okay, also wir müssen, glaube ich, ein bisschen sortieren, weil das hat ja mit den verlorenen Ausschreibungen nicht so viel zu tun. Die Verkehrsverbünde sind davon so ein bisschen unabhängig. Genau. Und ich meine, jetzt zumindest die Bahncard 100 gilt überall. Ja, durch Vereinbarung. Ein paar Einschränkungen, was City-Ticket angeht, aber effektiv gilt die überall. Und die normalen Privatbahnen oder die Nichtbahnen, die akzeptieren die Bahncard 50 ja auch auf normalen Strecken. Wenn ich jetzt an Eurobahn denke oder Metronom, kein Problem, oder? Genau. Aber da, ja, also es wird langsam, wird das ist halt so ein bisschen man könnte das mal machen. Also man könnte mal sowas wie in der Schweiz einführen. Die haben ja de facto mit dem Halbtags- und dem Generalabo so ein quasi überall gültiges Ding. Die bauen das demnächst um, das heißt ab 1. Juli Swisspass und ist nochmal was anderes. Das ist dann nochmal was, nochmal einen Tick erweitert, aber halt. Muss an Volker Swisspass denken, Entschuldigung. Ja. Und ja, aber ich glaube, ja, man muss, ich würde das gerne, dieses Thema ist für die Bahnhelden mal aufheben, das mal grundsätzlich. Ja, Preissystem können wir uns definitiv mal mitnehmen. Genau. Also nichts gegen ein konsequenteres Preissystem und ein einfacher und verständlicheres. Das ist schon ganz gut, aber grundsätzlich müsste die Bahncard eigentlich mehr gelten, als er hier schreibt. Vielleicht kann er mal ein Beispiel bringen, wo das jetzt bei ihm nicht funktioniert hat, ja. Weil so ganz habe ich die Frage jetzt nicht. Naja, also du hast halt hier im VBB in Berlin ist die Bahncard, kannst du mit der Bahncard nicht diese 25-50 Stufe haben, sondern du darfst mit der Bahncard, wenn du eine Bahncard besitzt, darfst du den ermäßigten Tarif wählen. Das heißt, das sind vielleicht so 20, 25, 30%, irgendwas ist das halt billiger. Aber ist halt nicht die 50%. Aber kaum noch benutzen es, finde ich, passt nicht ganz. Also kaum naja, noch benutzen, stimmt. Naja, aber du hast so nicht. Auch im Niedersachsen-Tarif wird ja auch nur die 25 anerkannt, oder? Oder auch die 50? Bin mir gerade unsicher. Na, das weiß ich so nicht so richtig, weil ich das so selten nutze. Ja, aber es wird halt. Also ich kann sagen, die Bahncard 100 ist überall zu benutzen und kaum noch ist ja, nicht geredet. Und hat sich auch in den letzten 10 Jahren. Du sitzt halt auf deinem goldenen Pott, ich weiß. Das ist auch eine Bahncard, jetzt vom Wortsinn her, ne? Ja, ja. Gut. Die Mobility-Bahncard. Achtung, ein Society-Nachrichtenzug fährt durch, hier Vorsicht am Gleis, denn. Alter, das ist vollkommen unrelevant. Rüdiger Grube und Cornelia Poletto werden heiraten. Im August, im Juli, Anfang August. Das ist eine Nebelkerze, um von den in Hamburg. Zahlen abzulenken? In Hamburg. Nee, ist tatsächlich so. Ist er so ist verzweifelt Frau? Mittlerweile? Weiß ich nicht. Wer ist denn die Frau? So eine Köchin. Ach so. Ja. Ach stimmt, die kenne ich aus dem Bordrestaurant. Was? Die hat letztes Jahr ein Jahr lang so Rezepte beigesteuert. Ah, ne? Wissen wir auch, wo sie sich kennengelernt haben. Vetternwirtschaft, ne? Grube. So. Ist aber Zug gefahren einmal und gleich sich eine Köchin aus dem Zug verliebt. Ah. Gut. Aber das gab's doch auch mal, wenn ich mich recht entsinne, mit Horst Lichter. Den fand er offensichtlich nicht so attraktiv. Naja. Die Sache mit den bewohnten Bahnhöfen. Im ländlichen Raum kann man immer wieder Bahnhöfe ersteigern. Ohne Gleisvorfälle. Mit Gleisen wäre lustiger. Welchen Bahnhof würdet ihr gerne bewohnen? Ich habe null Plan. Ich habe auch keinen konkreten im Kopf. Ich würde sagen, da gibt es relativ viele. Ich weiß, dass bei uns in der Heimat, im Weserbergland, stehen viele nette, lustige Häuschen rum. Und ich denke jedes Mal, oder als ich da noch gewohnt habe, das ist schon schön. Ja. Naja. Und ich meine, viele Bahnhofsgebäude sind echt schön und nehmen sich jetzt nicht so viel in ihrer Schönheit, sodass man. Also ich habe da jetzt nicht so einen besonderen Bahnhof im Kopf. Also wenn ich könnte, würde ich vielleicht den Berliner Hauptbahnhof kaufen und da oben eine Wohnung machen und alle Züge rausschmeißen. Aber kann ich jetzt nicht so einen besonders großartigen Bahnhof hervorheben. Ich kann ja mal drauf achten. Wenn ich die Kohle hätte, würde ich auch den Berliner Bahnhof kaufen und platt machen und richtig bauen. das könnten wir auch mal diskutieren. Ich bin ja eigentlich Fan des Bahnhofs, aber ja. Das ist was für einen Bahnhelden. In Wittmund wurde der Bahnhof verkauft vor einigen Jahren. Ist ein hässliches Gebäude, der war auch lange Zeit vom Einsturz bedroht, sodass man da auch nicht mehr rein durfte ins alte Gebäude. Und mittlerweile ist der Bahnhof gar nicht mehr in Nutzung, sondern da gibt es halt ein Gleis, an das man herantreten kann. Aber daneben steht halt immer noch das alte Haus. Es wurde verkauft an eine Frau für einen symbolischen Euro, die da ganz groß investieren wollte, ist natürlich nie was passiert. Ja? Man war natürlich auch so schlau und hat so ein Investitionserfordernis im Kaufvertrag nicht festgelegt. Und jetzt versucht man irgendwie diesen Bahnhof zurückzubekommen. Und ich weiß gar nicht, was der aktuelle Stand ist, aber so bis vor 3 Jahren war es immer noch so, dass diese Frau immer noch Eigentümerin des Grundstücks ist mit dem Bahnhofsgebäude darauf, aber da im Wesentlichen nichts macht. Das hat halt einen relativ großen Wert. Und sie möchte es auch ungern für einen Euro zurückverkaufen, sondern möchte natürlich dann ein bisschen Geld dafür haben. Das ist echt ein Problem, weil also, die Kommunen lechzen darunter, dass die Bahn in Gebäude oftmals sagen, die Kommunen sagen, hier liebe Bahn, würden euch dieses Bahnhofsgebäude abkaufen, nicht für euren Preis, sondern für einen für uns akzeptablen Preis, weil wir wollen daraus einen Kulturbahnhof oder irgendwas machen mit Konzept. Wir wollen es einbinden. Ja. Die Bahn hingegen geht halt dran, ja, ist freie Marktwirtschaft, für den höchsten Preis geht's weg. Und dann oftmals passiert nichts oder da wird irgendwelche Spekulations- oder Steuerobjekte und so ein Krempel halt. Und das ist echt für die Kommunen echt beschissen, weil die würden gerne mit diesen Gebäuden was machen. Weil oftmals sagen sie sich, okay, wir wollen ein Bahnhofsgebäude haben. Wir wollen, dass da drin noch ein Reisebüro ist. Wir wollen diese Infrastruktur im Zweifel selber erstellen. Oder ein Restaurant oder irgendwas zum Warten oder sowas. Irgendwas. Du hast, jetzt habe ich den Ort vergessen in, ach Gott, da von Hildesheim, Bad irgendwas bei Hildesheim. Sekunde, Bad. Goslar. Nee, nicht Goslar. Bad Seesen. Irgendwas. Ist ein Bad, nee, ne? Da fährt eine Regionalbahn hin. Bodenfelde, nee. Das ist halt mit der Dings da. Oh Gott. Ich war da, glaube ich, auch mal. Auf der Weserbahn, genau. Ja, das. Und zwar. Nicht. Ach so, nee. Ich komme nicht drauf. Ich komme nicht drauf. Wie heißt denn. Was mit Bad. Bad Salzdetfurt hätten wir hier bei Lesheim. Ja, irgendwas in der Richtung. Nicht Bad Salzdetfurt, aber irgendwas. Oder doch? Bad Salzdetfurt? Das wäre zumindest da ungefähr auf der Streckenhöhe. Bad Gandersheim gibt es auch noch, aber das ist. Ja, Bad Gandersheim. Nee, das auch nicht. Das ist ganz schlimm. Das ist irgendwie. Ja, Weser-Lammetalbahn. Hahaha. Jetzt habe ich es langsam. Und? Bodenburg, Bad Salzdetfurt. Ja, Bad Salzdetfurt. Bodenburg, Lammetalbahn. Jetzt habe ich es. Ja. Und in Bad Salzdetfurt haben die halt so aus ihrem Bahnhofsgebäude. Sehr schöner Ort, so ein Kulturdings da gebaut. Das sieht schick aus. In Wittmund war es ein bisschen anders, da gehörte das der Stadt schon. Und die haben halt kommen sehen, dass da viel Geld reingesteckt werden musste und die Unterhaltungskosten wollte man sich halt auch irgendwie schenken und deshalb hat man das Grundstück halt so billig abgestoßen. Aber halt. Das ist immer fatal. Also sorry, gerade diese Bahnhofsgrundstücke oder Bahngrundstücke. Die sind halt oft in zentraler Lage. Nee, nicht in Wittmund. Nicht in Wittmund, aber halt siehe Stuttgart 21. Also in Wittmund ist halt echt so ein Sonderfall, das Ding will man eigentlich loswerden. Das ist, da ist nur die Bahn und ansonsten dahinter sind die Bäume und dann ist schon Feld. Okay. Also da ist die Stadt in Anführungsstrichen halt dann auch vorbei. Okay. Aber halt so Stuttgart 21 ist ja weniger ein Infrastrukturding als ein Stadtentwicklungsding. Weil da werden halt einige. Spekulation auch. Einige hunderte, tausende Quadratmeter frei in der Innenstadt, in bester Lage. Da entsteht ein neuer Stadtteil. So groß ist die Scheißfläche, weil da Gleise wegkommen. Dasselbe gilt ja für Hamburg-Altona. Man will ja nicht ohne Grund diesen Bahnhof verschieben, weil dann hast du mitten in der Stadt in bester Lage Freiflächen. Das ist halt. Das ist auch immer der Hauptgrund. Ich meine, Altona ist zwar ein Kackbahnhof und nicht ganz praktisch, aber er müsste jetzt auch nicht unbedingt verschoben werden. Das Geld könnte man noch besser verwenden für andere Dinge. Aber die Freiflächen und die Immobilienspekulation, okay, in Hamburg braucht einfach auch Platz für Wohnungen, ja. Das ist schon ein Argument. So, in Berlin hast du den Vorteil, dass mit der Stadtbahn alles so konzentriert ist und nicht so alles so weitläufig ist. Aber sonst ja. Aber ja, ich würde jetzt mir kein Bahnhofsgebäude kaufen wollen, aber so. Ich hätte gerne eins, wo man wirklich dann noch direkt in die Bahn steigen kann. Das wäre lustig, ja. So Göttinger Hauptbahnhof, Obergeschoss, da ist bestimmt noch was frei. Die Sache mit der bargeldlosen Zahlung. London Underground kann ab, fehlt ein Wort, ne? Ja, da fehlt ein Adjektiv. Ja. Oder ein Adverb. London Underground kann man ab Juli mit Apple Pay bezahlen. Kontakt am Gatter, wie bei der Oyster Card. Sollte dann auch Bitcoin und Google Wallet für den Nahverkehr Standard werden oder ist das schon zu viel? Na, erstmal wäre super, wenn der BVG-Automat den neuen 5-Euro-Schein nimmt und du in der Straßenbahn mit Scheinen bezahlen kannst. Das wäre der Anfang. Wir leben hier dass wir der Mindeststandard, wenn das gesetzliche Zahlungsmittel akzeptiert würde. Die BVG sieht ja scheinbar, fühlt sich so als extraterritoriale Organisation und glaubt nicht, dass man in diesem Berlin mit Scheinen bezahlen möchte, aber man möchte mit Scheinen bezahlen. Und die nächste Sache wäre, wenn du dann doch mit Bargeld loszahlst, dass der scheiß verfickte Automat nicht 3 Minuten für den scheiß EC-Beleg braucht. Das ist echt zum Kotzen an diesen BVG-Automaten. So viel dazu. Das wäre mal der Anfang. Zwei Dinge hätte ich hier einzuwerfen. Zum einen bezahlt man, glaube ich, soweit ich weiß, in London Underground nicht mit der Karte, sondern man nutzt den NFC-Chip in der Karte, um einen Account anzusprechen, der dann wiederum verdrahtet ist mit einem automatischen Bezahlsystem. Auch wenn Apple Pay eigentlich zum Bezahlen benutzt wird, ist in diesem Fall, glaube ich, eher der NFC-Chip interessant, um sich zu autorisieren und nicht um zu bezahlen, soweit ich weiß zumindest. Ich finde das immer, Card selber ist auch keine Bezahlkarte, sondern einfach nur eine Zugangskarte mit deinem Account letztlich, die dann wiederum mit einem bestimmten Guthaben im System verknüpft ist. Ich denke mal, dass Apple Pay das iPhone dann auch so funktionieren wird. Du wirst dich einmal kurz autorisieren über Touch-ID und dann weiß das System, wer du bist und kann entsprechend dann irgendwas von dir einziehen oder dein Guthaben ansprechen. Das andere Ding ist, wo wir gerade vorhin schon mal Polen gesprochen haben, was mich kolossal begeistert hat und Deutschland kolossal nervt, ist, dass es in Polen problemlos möglich ist, mit Visa und Mastercard kontaktlos zu bezahlen. Das macht dort jeder und zwar auf Geräten, die auch schon angestaubt aus sind, also offensichtlich auch schon seit ein paar Jahren. Ja. Ich habe das ein paar Tage beobachtet und habe dann einfach mitgemacht. Lass mich raten, deine Kreditkarte war natürlich nicht dafür fähig. Doch, das habe ich auch mittlerweile bewerkstelligt. Ich achte auf solche Dinge ja auch. Ich hatte bis vor kurzem eine Karte mit dem passenden Symbol, die aber nicht dafür befähigt war, richtig. Habe aber mal nachgefragt, warum, und eine neue bekommen, die dafür befähigt ist. Ja, die Mastercard allerdings nicht, die ist dafür technisch befähigt, aber nicht freischaltbar. Habe auch bei der Bank mal angerufen, warum, mit der Antwort, das müsste die Bank einrichten, die Bank will das aber nicht. Und dann habe ich gefragt, wer ist denn die Bank? Ja, das sind wir. Können Sie das einrichten? Nein, das ist so. Gut, aber die Visa-Karte, die ich habe, hat funktioniert und ich habe dann mit großer Begeisterung beständig damit bezahlt. Und das ist schon ziemlich großartig. Probiert das mal aus, wenn ihr im Ausland seid, kontaktlos bezahlen. Das dauert halt wirklich nur 3 Sekunden und ich bin meistens immer nochmal nachgefragt, habe ich jetzt schon wirklich bezahlt? Ja, gehen Sie mal weiter. Also die waren schon beim nächsten Kunden, während ich noch irgendwie diesen Bezahlvorgang, den er mich mir noch nachhalten hatte und noch auf irgendeine Bestätigung gewartet habe, dass das geklappt hat. Das ist schon ziemlich großartig, weil es einfach mal wirklich verfickt schnell geht. Und es hat jeder scheiß Kiosk hat die passenden Geräte dafür, die hier schlichtweg nicht existieren. Ich kenne diese Geräte nicht, es gibt sie einfach nicht. Und das finde ich bestürzend. So viel zum Thema kontaktlos bezahlen. Ja, ich will das. Und erst wenn Visa kontaktlos und Mastercard kontaktlos funktioniert, wäre Apple Pay überhaupt erst denkbar technisch. Renke, du wolltest irgendwas sagen? Ich muss mal kurz überlegen, was wollte ich noch sagen? Irgendwas mit kontaktlos und bargeldlos. Ja, genau, mit diesem System hier, Londoner U-Bahn. Ich finde so Systeme immer schwierig, ja. Wenn das sozusagen sowas ist wie Google Wallet oder Apple Pay. Man hat sozusagen irgendwo einen Anbieter, für den man sich entscheidet, einen Zahlungsdienstleister, genauso wie man sich ja auch für seine Kreditkartenfirma entscheidet, für sein Bankinstitut, bei dem man die EC-Karte hat, dafür entscheidet und geht dann los und die sagen, hier, wir akzeptieren übrigens XYZ, finde ich es immer gut. Wenn du aber so ein eigenes System kreierst, aus welchen Gründen auch immer, ist das immer schwierig. Es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber in vielen Stadien der ersten Bundesliga gibt es so Bezahlkartensystem. Da geht man quasi ins Stadion und kann sich im Stadion keine Wurst und kein Bier mehr kaufen, ohne vorher nicht Geld in so eine Plastikkarte tauschen zu müssen. Mit denen kann man dann an diesen Ständen bezahlen und dann kann man sich nachher, wenn man das Geld wiederhaben will, weil man nicht mehr ins Stadion geht oder nur einmal da war, was auch immer, sich sein Geld wieder auszahlen lassen. So. Das ist halt nur gut für die Leute, die da halt immer sind, die das immer nutzen. Und so wie klassisches Beispiel auch in Göttingen zum Beispiel so der Studentenausweis, mit dem man auch in der Mensa bezahlen kann. Das ist halt für die Leute gut, die da immer essen, ja. Und sobald du halt irgendwie Gäste mitgenommen hast, wird's immer furchtbar kompliziert, weil dann musstest du, also man hat dann immer natürlich das Essen einfach mitbezahlt und den Gästen hingestellt, aber theoretisch hätte man damals in der Uni oder heute auch immer noch in Göttingen eine Gästekarte ausleihen müssen, ich weiß nicht, ob man noch eine Pfand legen muss oder so, dann kann man da Geld drauf laden und dann geht man hoch und bezahlt da und dann geht man wieder zurück und kann sich das wieder umtauschen lassen. Also fürchterlich komplizierte Hack-Mack, solche Sondersysteme finde ich immer ganz, ganz schrecklich. Das ist, und die finde ich schon abtörend. Da finde ich, das verhagelt mir jetzt schon sozusagen nur den Gedanken daran, überhaupt nach London zu reisen in den nächsten Jahren. Deswegen ja auch NFC. Also die London Underground ist ja nicht, hat ja nicht ein Sondersystem, sondern sie spricht mit NFC-Karten. Sie spricht mit allen möglichen NFC-Karten und du musst dir zwar den Account einmal einrichten, ja, da aber auf der Karte kein Geld gespeichert. Zu viel. Naja, warum ist das zu viel? Also weil das wieder eine Hürde ist, die ich nicht bereit bin zu überwinden. Du kannst dir ja den Kram auch vor Ort kaufen, überhaupt kein Problem. Aber du kannst jede Form von NFC-fähiger Karte nehmen, um sie mit dir zu verdrahten und zu sagen, ich bin die Person, die dem System einmal bekannt gemacht wurde. Ich will's aber so, das schlimmer, haben. Wo ich auf ich Karten Geld. Ich will's so einfach haben, wie Münzen in Schlitz stecken und unten kommt bedruckte Karte raus. So einfach und so niedrig von den Zugangshürden, aber moderner, schneller und mehr in die Zukunft. Und soweit sich irgendwo ich weiß, ein extra Account einrichten. Münzen in Quatsch, Schlitz stecken und fällt Oysterkarte raus. Das geht ja schon. Na, was du haben möchtest, eigentlich so zum Beispiel für Berlin, wenn du nicht oft fährst, so ein bisschen Touch-and-Travel-mäßig, dass du quasi, ich habe jetzt eine Apple Watch, nochmal einwerfend, dass man halt, wenn ich zum Beispiel jetzt nicht so oft fahren würde, aber halt mit meiner Apple Watch an diesen gelben kleinen Kasten hingehe, kurz ranhalte, es vibriert und ich durchgehen kann. Genau. Mehr nicht. Das Ding hat automatisch gemerkt, okay, ich möchte jetzt Bahn fahren, U-Bahn fahren, hat mir ein Ticket gekauft, das ist automatisch hier drauf gespeichert, wenn ich kontrolliert werde, hält er sein Ding an meine Apple Watch, sieht das. Ich kriege eine Push-Benachrichtigung, wenn ich jetzt irgendwas, pipapo, keine Ahnung. Und wenn ich aus irgendwelchen Gründen halt dreifach fahren würde pro Tag, macht er automatisch mir eine Tageskarte draus. So, genau. So möchte man es haben. Und es ist dann egal, ob ich dann halt eine Apple Watch dranhalte, ein iPhone oder eine NFC-Mastercard. Also, das dreifach fahren macht automatisch eine Karte, Tageskarte draus, muss das Ding dich ja schon wiedererkennen. Dazu musst du schon irgendwie einmal hinterlegen, ich bin, also genau. Je nachdem. Genau. Wenn du natürlich hinterlegst, ich bin diese Visa-Karte und zahle auch gleich damit, dann geht es natürlich auch. Ich glaube, es macht schon Sinn, sich, also dann macht man, registriert man sich halt einmal. Ich glaube, das ist nicht schlimm. Ich meine, nichts gegen eine leicht zu bedienende, auch von alten Menschen und Gästen zu verständliche Lösung, die trotzdem funktioniert. Die einfachste Lösung ist einmal am Ende dafür fahrscheinloser Nahverkehr. Kann es ja auch trotzdem geben. Die können ja meinetwegen auch Fahrschein mit einem kleinen NFC-Chip drin, dann gehen die halt auch. Ja. Okay, jetzt lassen wir aber das Rad nicht zu weit drehen. Das ist das große. Ich glaube, wir haben noch eine Frage, glaube ich, noch. Ja. Oder? Ja. Ja, weil ist nämlich schon spät. Wir müssen langsam so, mal. Die Sache mit der atmosphärischen Eisenbahn. Ich habe null Ahnung. Die Technologie scheiterte in 1840er Jahren nur an der mangelhaften Abdichtung der Luftröhren, weil man auch kein Gummi herstellen konnte. Könnt ihr euch auch die Eisenbahngeschichte auch ohne Lokomotive vorstellen? Ich raff das nicht. Ich habe es auch gerade kurz versucht zu verstehen. Ich habe noch ein Bild gesehen von was aussieht wie eine Schienenbahn oder sowas magnetschwebemäßiges. Mehr habe ich nicht verstanden. Mal. Bahn ohne Lokomotiven gibt's ja schon, Triebwagen, aber das ist was anderes. Es ist wohl irgend so ein Schienensystem, Monorail, Schwebe, whatever, müsste ich mir in Ruhe durchlesen. Habe ich nicht auf die Schnelle verstanden. Das machen wir in meinen Bahnhelden. Vielleicht heben wir uns diese Frage nochmal auf. Oder in den Bahnhelden. Bahnhelden oder so. So viel dazu. Ja, dann würde ich zum Schluss noch einmal schönes, unnützes Partywissen verbreiten wollen. 1973, also vor 42 Jahren, hat der Big Mac in den USA 65 Cent gekostet. Hallo? Ja, aber wenn du das heute reinrechnest, Inflation ist es bestimmt $7 oder so. Nicht kaputt einfach machen. Nicht, ja, ja. Einfach nur anhören. Ja, ja. Ich sage ja nur Preise von damals mit der Kaufkraft von heute. Genau. Wählen Sie FDP. Es rauscht gar nicht mehr. Ist Skype tot? Ja. So. Ja, Cornelius, es hat gar nicht mehr gerauscht. Eine Zeit lang war der Sound so klar und da war uns klar, Skype muss weg sein. Ja. Naja. Sag, da höre ich tschüss. Noch nichts. Wir machen jetzt auch los. Auf. Das war die Anycast Folge 59. Wir vielleicht der schlechteste Anycast aller Zeiten. Nö, ich fand das eigentlich ganz gut. Aber der war, es gab der, den großen Wursttest, ja. So viel Mortadella gab also, es noch nie. Sorry, im Vergleich zur großen Suppendiskussion ist das echt, stinkt dir das hier ab. Die wir irgendwann nochmal wiederholen müssen, ehrlich gesagt. Ich erwarte immer noch so Erbsensuppe von dir. Ich hab die nicht anbrennen lassen. Ich fand die aber auch nicht schlecht am Ende. Nee, die war richtig schlimm. Richtig schlimm, richtig schlimm. Wirklich, die richtig war schlimm. Räucherig? Nein, nicht räucherig, die war verbrannt. Ja, und zwar oben schon. Unten war so viel Kohle drin, dass die oben verbrannt schmeckte. Das ging gar nicht. Ach Gott. Naja, tschüss. Tschüss. Ja, ne? Willst du was sagen? Ich war kurz verschwunden in Skype und hatte hier einen kleinen Aussetzer. Ja, das waren, tschüss. Das waren ihre sympathischen Erfolgsmenschen aus Berlin und Göttingen. Ich genau, die Wurstgesichter. Wurstgesicht. Bärchen. Ja, wir essen jetzt noch eine Bärchenwurst und lümmeln hier uns noch ein bisschen. Die auf Botschafter aus der vegetarischen Zukunft. Ja. Genau. Verabschieden sich. Bärchenwurst ja. aus Pflanzen wäre auch. Der Transwurst-Express. So. Tschüss. TWE. Tschüss.